Und jetzt darf ich Frau Mittmann bitten. Ich habe eine Kopie meines Vortrages. Herr Professor, wollen Sie die Kopie des Vortrages haben? Dann brauchen Sie nicht nur. Ich brauche es nicht gerade heute. Nein, nur zum. Dann brauchen Sie nicht zuzuhören. Ah, ist das einfacher? Gut, gut, gut. Danke. Durante questo anno si faceva 6-7 un sabato della primavera, un sabato. Quando vengo per la pista? Due volte non posso venire. Quando ci sarà il convegno della tavola rotonda Battista? Perché per qualche cosa? Vedete, quando vengo per la pista, se marzo-aprile, quando il comune organizza la tavola rotonda Battisti, allora ci vediamo d'accordo. Un sabato al mese di lavoro con una. Beh, ma bisogna combinare con Battisti, non li posso vedere. Tanto lei saprà mai come ti questa cosa con qualche anticipo. Vorweg einige Bemerkungen, also die Gefahr der Wiederholung ist natürlich jetzt gegeben, nachdem wir anhand des italienischen Beispiels und ja im Zusammenhang der anderen deutschen Beiträge bereits auf die Organisation der deutschen Sozialdemokratie zu sprechen gekommen waren. Was ich ganz vorweg noch sagen möchte, weil ich in meinem Vortrag darauf nicht eingehe, das ist die Tatsache, dass die Gewerkschaften, die nach der Jahrhundertwende sowohl organisatorisch wie aufgrund ihrer Finanzkraft, wie das, was den Apparat betrifft, die Partei selber weit übertroffen haben, dass diese Gewerkschaften sich außerhalb der Partei bzw. neben der Partei entwickelt haben und ich sie hier nicht behandle. Trotzdem. Das macht der. Ja. Machen Sie das? Das hier, ja, das habe ich jetzt natürlich nicht im Text stehen. Ja. Wie gesagt, die Gewerkschaften, die außerhalb und neben der Partei eine ganz eigene Organisation entwickelt haben, stärker wurden seit der Jahrhundertwende als die Partei selber. Und aufgrund der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Sozialdemokraten auch gewerkschaftlich organisiert waren, sich das politische Schwergewicht, das heißt das Schwergewicht der politischen Aktion, nicht das der Programmatik, zunehmend auf die Gewerkschaften verschob. Das ist eine Entwicklung, die sich in der Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg herausbildet und im Weltkrieg bzw. in der Weimarer Zeit dann bestimmend geworden ist. Das vorweg, damit Sie die Gewerkschaften nicht etwa vermissen. Das ist ein so komplexer Zusammenhang, den man hier nicht innerhalb eines einzigen Vortrages abhandeln kann. In meinem Vortrag beschränke ich mich im Wesentlichen, bis auf einige Hinweise auf die Details der Organisation, auf die politischen Implikationen von Organisation, das heißt, was Organisation für die Arbeiterbewegung, zumal die deutsche Arbeiterbewegung, geheißen hat. Wir haben ja hier beim italienischen Beispiel gesehen, es gibt fast keine Organisation in dem Sinne der deutschen Arbeiterbewegung, sondern es beschränkt sich auf Honoratiorenstatus, Honoratiorencharakter. Ich hoffe, dass ich in meinem Vortrag einigermaßen deutlich mache, dass die Organisation für die deutsche Arbeiterbewegung eine Medium der Emanzipation und der eigenen demokratischen Verfassung gewesen ist und deswegen auch so ernst genommen wurde, bis heute übrigens. Also das ist, hat sich da nicht geändert. Die gesamte Organisationsdiskussion verlief eigentlich seit den Anfängen der Arbeiterbewegung immer unter dem Aspekt der Demokratiediskussion und der Revolutionsstrategie. Die Revolutionsstrategie wurde nachher aufgegeben, aber das ist ja bereits bekannt. Lassalle sagte bereits 1863, organisieren Sie sich als ein allgemeiner Arbeiterverein zu dem Zweck einer gesetzlichen Agitation für die Einführung des allgemeinen und direkten Wahlrechts. Denn die Vertretung des Arbeiterstandes in den gesetzgebenden Körpern Deutschlands, dies ist es allein, was in politischer Hinsicht seine legitimen Interessen befriedigen kann. Mit dieser Aufforderung Lassalles in seinem offenen Antwortschreiben wurde der deutschen Arbeiterbewegung erneut ein Signal gegeben, das heißt erneut nach dem Kommunistischen Manifest, das das bereits angesprochen hatte, aber ja nicht entsprechend rezipiert worden war. ein Signal gegeben, das zwar zu Lebzeiten Lassalles nicht entfernt die Resonanz fand, die sein Propagandist erhofft hatte, die aber dennoch in der politischen Parteibewegung der Reichsgründungszeit folgenreich wirkte. Marx und Engels noch hatten die Partei, jetzt in Anführungsstriche, nicht als partikulare politische Organisation, sondern als epochale, sich selbst verwirklichende und damit selbst aufhebende Tendenz gesehen, wie Hans Mommsen analysiert hat. Es gibt ja die vielen Briefe von Marx, wo er sich dagegen ausspricht, dass er für eine bestimmte Partei, also das heißt für eine bestimmte Gruppe von Leuten, in Anspruch genommen wird. Sondern er sah es eben als eine Klassenbewegung, die dem Gesetz der Geschichte folge. Die Hochschätzung elementarer Volksbewegungen, wobei nicht zwischen Sympathisanten, Wählern und Parteimitgliedern unterschieden wurde, klang noch durch in der Begeisterung des alternden Engels angesichts der Millionen Wahlerfolge der Sozialdemokratie in den 90er Jahren. Auch in der Phase der Stagnation vor dem Ersten Weltkrieg wurde wieder von den Linken in der Partei die Kritik an der Überschätzung des Organisatorischen im Parteileben laut. Eine Beschreibung der Parteiorganisation der deutschen Sozialdemokratie im Kaiserreich muss daher immer berücksichtigen, welche bedeutende Rolle die Organisation für die Arbeiterbewegung gespielt hat. In dem hier behandelten Zeitraum, das heißt von etwa Reichsgründungszeit 1870 bis etwa Ende des Ersten Weltkrieges, handelte es sich um das Wachstum einer Sekte zu einer Millionenpartei, wodurch sich das Gesicht der Sozialdemokratie erheblich veränderte. Mit verursacht und aufgefangen wurde dies durch die effektvolle Mobilisation und Bindung der Anhänger. Da man glaubte, dass die Emanzipation der Arbeiter nur das Werk der Arbeiterklasse selber sein konnte, lag für das Proletariat seine eventuelle Machtbasis allein in der großen Zahl. Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Differenzpunkt zur italienischen Partei, dass sie eben keine Klassenbewegung war, sondern von Bürgerlichen initiiert wurde, während in der deutschen Sozialdemokratie eben das Element der proletarischen Klassenbewegung doch das Bestimmende geblieben ist. Schon sehr früh ging man im ADAV, das heißt im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, von Lassalle gegründet, und in der SDAP, Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die von Bebel und Liebknecht begründet wurde, schon sehr früh ging man im ADAV und in der SDAP dazu über, die Partei als Verein zu konstruieren und nicht als Honoratiorenclub. Der Vereinscharakter, sehr deutlich in der Verpflichtung zu regelmäßigen Beiträgen und in diesem Institut des Mitgliedsbuchs, blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein das unterscheidende Merkmal der politischen Arbeiterbewegung gegenüber den bürgerlichen Parteien. Ebenso charakteristisch war, dass die internen Diskussionen sich nicht nur mit Theorie und Praxis der Parteipolitik, sondern auch mit der Parteistruktur befassten. Soweit diese in Statuten Ausdruck fand, wurde sie in gewissen Abständen einer veränderten Situation angepasst. In den meisten Fällen handelte es sich um Reaktionen von Druck auf außen, auf Druck von außen, wie man sich überhaupt damit abfand, im Obrigkeitsstaat niemals die Organisation verwirklichen zu können, die man sich wünschte. Umbrüche und Perioden der Organisationsgeschichte müssen darum auch immer im historischen Kontext gesehen werden. Sie seien hier ganz kurz skizziert. In der Reichsgründungszeit der 60er Jahre ergab sich aus der eigenständigen Organisierung der Arbeiterbewegung im ADAV 1863 gegründet und in der SDAP 1869 die endgültige Trennung von bürgerlicher und proletarischer Demokratie, wie Gustav Meyer sie bereits beschrieben hat. Wolfgang Schieder hat die Spätfolgen dieser frühen Entscheidung für den selbstständigen Weg in der fortdauernden Verfemung und Isolation der Sozialdemokratie gesehen. Bei der Zwiespältigkeit der inneren Verfassung Preußen-Deutschlands und nach dem Scheitern des bürgerlichen Radikalismus brachte diese Außenseiterstellung die ambivalente Mentalität einer Massenpartei hervor, deren Integrationskraft Günter Roth unter dem Aspekt der Subculture, der Subkultur, und Steinberg bzw. Groh unter dem des Fatalismus und des revolutionären Attentismus beschrieben haben. Der Aufstieg von der Sekte zur Partei gelang dann mit der Vereinigung der beiden sozialdemokratischen Richtungen 1875. Es ist im Zusammenhang mit Ihrem Vortrag gefragt worden, wieso die Vereinigung kam. Hier ganz kurz, der Polizeidruck war sicherlich der stärkste Movens, um diese beiden Sekten miteinander zu verbinden, weil man einfach die Erfahrung gemacht hatte, dass die gemeinsame Unterdrückung so stark war, dass es eigentlich nur lohnte, zusammenzuarbeiten und die Unterschiede in der programmatischen Ausrichtung demgegenüber dann zweitrangig wurden. Die Querelen untereinander, die bis dahin den Eindruck der Sektenhaftigkeit verstärkt hatten, fanden damit zwar kein Ende, wie jeder aus der Geschichte der Sozialdemokratie weiß. Sie hatten aber nun in der Gesamtorganisation einen institutionellen Rahmen für demokratische Diskussion, die trotzdem eine Phalanx nach außen erlaubte. Das beängstigende Wachstum der Partei ließ sich für Freund wie Feind an den Wahlresultaten ablesen. 1877 gewann sie bereits 12 Mandate und 493.000 Stimmen, was im Reichsdurchschnitt 9,1% in den Industrie- und Ballungsgebieten Sachsens, Berlins und Hamburgs aber schon 38-40% betrug. Das heißt, in dieser Phase der 70er Jahre, kurz vor dem Sozialistengesetz, gewinnt die Partei den Charakter als Massenpartei in den für sie wichtigen Gebieten des Industrieproletariats Sachsen, Berlin, Hamburg. Die Zeit des Sozialistengesetzes von 1878 bis 1890 war wirtschaftlich eine Periode langdauernder Rezession mit entsprechender sozialpsychologischer Wirkung im mittleren und gehobenen Bürgertum, bei gleichzeitiger Erhöhung des Reallohnniveaus der Arbeiterschaft. Man hat diese langsame Erhöhung des Reallohnniveaus als die eigentliche Sozialrevolution der 80er Jahre angesehen, im Gegensatz zur Sozialreform von Staats wegen. Der Pauperismus war überwunden und brachte trotz aller Rückschläge unter dem Ausnahmegesetz bessere Chancen zu politischer Arbeit und Organisation, ohne dass sich grundsätzlich die Klassenkampfsituation geändert hätte. Im Zusammenhang mit der Erfahrung, dass alle staatsfürsorgerischen Sozialversicherungen parallel zur Verweigerung eines wirksamen Arbeiterschutzes nur ein Zuckerbrot zur Peitsche seien, hatte sich im Erlebnis eigenen Wachstums innerhalb der Sozialdemokratie die Zuversicht eingestellt, unüberwindbar und zur eigenen Befreiung berufen zu sein. Das müsste man vielleicht nochmal als Ergänzung zu Ihrem Punkt der Sozialversicherung sagen. Die Sozialversicherungen betrafen den Krankenarbeiter, den Arbeitslosen und den Invaliden. Sie betrafen aber nicht den gesunden Arbeiter, nicht die Kinder und nicht die Frauen. Das heißt, die Arbeiter, die sich eigentlich in der Arbeiterbewegung organisierten, waren nicht durch irgendwelche Bestimmungen des Arbeiterschutzes gesichert. Und gerade der Widerstand gegen jede Art Arbeiterschutz ist ja mit auch ein Grund für das Zerwürfnis zwischen Bismarck und Wilhelm II. Gewesen. Also er war ein ganz konsequenter Gegner jeder Arbeiterschutzbestimmungen und hat sich da auch von Seiten der Wissenschaft, etwa Kathedersozialisten und Ähnliche, nicht beeinflussen lassen. Aber das war natürlich gerade für die, die sich organisierten, der springende Punkt, dass sie nicht gesichert waren. Der Arbeiterschutz wurde verhindert. Das gab gerade der Arbeiterorganisation eben einen enormen Aufschwung in der Zeit des Sozialistengesetzes. Dazu kam die Perspektive nach dem Fall des Sozialistengesetzes, dass der Zusammenbruch des Kapitalismus unausweichlich sei, eben aufgrund dieser langdauernden wirtschaftlichen Krise. Und dass es lediglich darauf ankommen werde, die Massen noch besser für den Tag des Kladderadatsches, das ist der schöne Ausdruck für die Revolution, zu organisieren. In diese Phase des großen Optimismus vor der Jahrhundertwende fällt das Phänomen des Organisationspatriotismus. Zu den politischen Widersprüchen dieser Jahre gehörten Regierungsvorlagen wie das Umsturzgesetz 1895 und die Zuchthausvorlage 1899 bei gleichzeitiger Liberalisierung der Vereinsgesetzgebung durch die Lex Hohenlohe 1899, die allerdings nicht nur der Arbeiterbewegung zugute kam. Nach der Jahrhundertwende verschwand innerhalb der Sozialdemokratie jedoch die Perspektive des baldigen Zusammenbruchs des bestehenden Systems, nachdem sich dessen Widerstandsfähigkeit erwiesen hatte. Der wirtschaftliche Aufschwung der späten 90er Jahre, etwa ab 96, 97, 98, brachte zunehmende Unternehmenskonzentration, Monopol- und Kartellbildung, eine Verbesserung des Schutzsystems und zulasten der Masse der kleinen Einkommen eben die Erhöhung des gesamten Lebensstandards. Parallel dazu gelang es der Arbeiterbewegung, die Ausweitung ihrer Basis ins Bauern- und Landarbeitermilieu, die katholische Arbeiterschaft und das kleine und mittlere Bürgertum zu verbauen. Die Nachahmung sozialdemokratischer Mobilisations- und Organisationstechniken rief man Massenvereine und Pressure Groups ins Leben, so etwa den Bund der Landwirte, der die kleinen Bauern organisierte, und zwar unter dem Aspekt der großagrarischen Interessenvertretung. Dann den Volksverein für das katholische Deutschland, den Windthorst, der ganz dezidiert gegen sozialdemokratische Agitation ins Leben rief. Den Reichsverband gegen die Sozialdemokratie und andere nationalistisch gefärbte Vereine, die Sozialdemokraten vom Beitritt ausschlossen. Diese Entwicklung im Vereinsleben des Kaiserreiches hatte seine Spätfolgen bis zum Aufstieg des Faschismus. Die Veränderungen, die somit auch die Voraussetzungen für eine Revolutionierung der Verhältnisse betrafen, brachten die Gefahr mit sich, dass der positiv zu wertende Organisationspatriotismus der Mitglieder und ihrer Führung bei mangelnder Flexibilität und Risikofähigkeit zu Organisationsfetischismus entartete. Heftig attackiert wurden diese Symptome vor allem von der marxistischen Linken. Seit den ideologischen Auseinandersetzungen um Revisionismus, Marx-Orthodoxie und Linksradikalismus gewannen auch Organisationsprobleme erneut eine Schlüsselfunktion, weil die zentralen Institutionen, Parteivorstand, Parteitag und Reichstagsfraktion, als Bastionen der Parteiflügel umkämpft wurden. Dies war der Tenor der Organisationsberatungen für das Statut von 1905 und 1912. Dass zu dieser Zeit in Anführungsstrichen unpolitische Organisationsfachmänner wie Ebert in die Spitzenpositionen gelangten, hat in der Parteikrise 1914 bis 1917 mit dazu beigetragen, das Organisationsprinzip der geheiligten Disziplin zum Ausschließungsgrund für die Minderheit zu machen. Das war das, was Sie auch schon angesprochen hatten. Die Parteispaltung 1917 war nicht zuletzt ein Ergebnis übersteigerter Organisationsdisziplin. Dieser kurze Überblick mag andeuten, wie stark der Wandel der Organisationsformen von inneren und äußeren Bedingungen abhängig war, zwischen denen allerdings zu unterscheiden ist, da sie aus ganz gegensätzlichen Motivationen von Kampf und Selbstbehauptung hervorgehen. Das muss man immer im Auge behalten, dass die Arbeiterbewegung eben in der ständigen Auseinandersetzung stand. Nicht nur nach innen, sondern eben auch nach außen und daher viele Dinge gar nicht von ihr selber verantwortet werden konnten. Von innen her gewann die Arbeiterbewegung ihre Konturen gegenüber den konkurrierenden bürgerlichen Parteibildungen durch Charakteristika, die trotz aller Verformungen im Lauf der Entwicklung als Postulate einer Parteiverfassung festgehalten wurden. Auf die zwei wichtigsten sei hier eingegangen. Erstens stellte die Arbeiterbewegung als Emanzipationsbewegung ihre eigene Organisation immer unter den Anspruch innerparteilicher Demokratie. Wir sind hierher gekommen, um für die Arbeiter einen Verein mit wirklicher demokratischer Verfassung zu schaffen, sagt ein Delegierter 1869 auf dem Gründungskongress in Eisenach. Denn als Vorschule für den Staat, den wir schaffen wollen, müssen wir zunächst einen demokratischen Verein schaffen. Selbst in der kritischen Phase des Sozialistengesetzes, das die Kommunikation unterband und eine diktatorische Führung nahelegte, wurde dieses Strukturprinzip vor allem gegenüber der Reichstagsfraktion mit Emphase eingeklagt. Auch die scharfen Kritiken, die der Statutenentwurf der Parteileitung 1890, also nach dem Fall des Gesetzes, aus allen Reihen der Partei, nicht nur von den oppositionellen Jungen erfuhr, setzten an der mangelhaften demokratischen Gestaltung an. In der großen Debatte nach der Jahrhundertwende um Organisationsfetischismus und Bürokratismus, als man Robert Michels These von der Deformation der Demokratie durch die Organisation bereits vorwegnahm, hielt man dennoch daran fest, dass man sich nicht irre machen lassen dürfe, ein Zitat von Kautsky, in dem, was uns zu einer wirklichen Demokratie, das heißt einer Herrschaft der Massen über ihre Führer, Not tut in der Verstärkung und strafferen Zusammenfassung der Organisation. Das ist ein entscheidendes Faktum auch für die Sozialdemokratie gewesen, dass von ihren Intellektuellen die Organisation zu hoch geschätzt wurde. Also nicht eine Art Honoration-Klüngel befürwortet wurde. Nicht zuletzt bei der Spaltung im Krieg traf die Mehrheit der Fraktion und des Vorstandes der schwere Vorwurf, durch eine nicht demokratisch durch die Gesamtpartei legitimierte Entscheidung für die Weiterbewilligung der Kriegskredite die Minderheit aus Fraktion und Organisation vertrieben und damit das Zerbrechen der Partei und die Sonderorganisation verschuldet zu haben. Zweitens bedeutete Organisation für diese Protestbewegung gegen die bestehende sozioökonomische und politische Ordnung das entscheidende Hilfsmittel zur Eroberung der politischen Macht. Seine Organisation ist die Waffe, die das Proletariat emanzipieren wird. Es ist die dem Proletariat eigentümliche Waffe des Klassenkampfes, um noch einmal Kautsky als Sprecher der Partei zu zitieren. Schon 1871, das heißt ganz am Beginn, meinte Liebknecht, die Pariser Kommune wäre mit einer Organisation wie die der deutschen Arbeiter nicht erlegen. Dass solche Zuversicht sicherlich zu hoch griff, lehrt die vorsichtige Taktik der sozialdemokratischen Führer gegenüber polizeilicher und gerichtlicher Verfolgung. Das Risiko der großen Generalauseinandersetzung und der direkten Massenaktion gingen sie in nüchterner Abschätzung der eigenen Schwäche zu keinem Zeitpunkt ihrer Geschichte ein. Vielmehr galt die Organisation als der naturnotwendige Weg zur Macht. Eine Vorstellung, die zwar immer durch Umsturzvorlagen furchtsamliche Bedenken, ein Ausdruck von Engels aus den 90er Jahren, begleitet wurde, die sich aber von Jahr zu Jahr und von Wahl zu Wahl durch die Expansion der Partei bestätigte. Erst die Größe der Partei und eine machtvolle Organisation eröffneten die Möglichkeit zu revolutionärer oder auch zu reformistischer Politik. Denn es galt für alle Richtungen in der Partei, dass sie die Mehrheit erstrebten, sei es als Volkspartei oder als Vorhut einer revolutionären oder revolutionierenden Massenbewegung. Man müsste hier zum Beispiel auf 1918-19 verweisen, als tatsächlich das demokratische Bewusstsein der Mehrheitssozialdemokratie oder überhaupt der Anspruch, die Mehrheit des Volkes vertreten zu müssen oder zu sollen, dazu geführt hat, dass sie sehr vorsichtig waren in allen Vorgriffen auf eine neue revolutionierte Ordnung. Ebert etwa und die gesamte Mehrheitssozialdemokratie hatten große Hemmungen, in einer Phase der Revolution Entscheidungen zu treffen, die eventuell nicht von der Mehrheit des Volkes gebilligt worden wären. Das hat natürlich dazu geführt, dass nachher bei Einberufung der Nationalversammlung sich andere Mehrheitsverhältnisse herausstellten, die Sozialdemokratie eben nicht die überwältigende Mehrheit hinter sich hatte und damit Entscheidungen, die den Namen einer Revolution verdient hätten, 1918-19 ja nicht zustande kamen. Das lag unter anderem begründet in dem uralten demokratischen Impuls der Sozialdemokratie und in der Notwendigkeit, die Mehrheit des Volkes zu gewinnen. Das heißt, nicht eine Kaderpartei im leninschen Sinne, eine revolutionäre Kaderpartei und auch keine Honoratiorenpartei, wie offensichtlich in Italien. Von außen her wurde die Entwicklung der Organisation beeinflusst durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen für politische Bewegungen im Allgemeinen und die staatlichen Gegenmaßnahmen gegen die Sozialdemokratie im Besonderen. Stärkstes Hemmnis für durchorganisierte Parteien modernen Stils war die Vereinsgesetzgebung Preußens und anderer deutscher Länder. Einer der Hauptgründe für die mangelnde Organisation bürgerlicher Parteien, die sich konform zu obrigkeitlicher Maßregelung verhielten. Dazu gehörte besonders das Verbindungsverbot für Vereine, das die organisatorische Zusammenfassung lokaler Vereine zu Gesamtverbänden verbot. Es beruhte auf § 4 des Bundesvereinsgesetzes vom 13. Juli 1854 und den § 8 und 16 des Preußischen Vereinsgesetzes vom 11. März 1850, die trotz ihrer Herkunft aus der Reaktionsepoche, das heißt kurz nach der 48er Revolution, erst durch die oben erwähnte Lex Hohenlohe 1899 aufgehoben wurde und deren Bestimmungen so oder ähnlich in den meisten deutschen Ländern galten. Das wäre nochmal ein Vergleichspunkt zur italienischen Situation. Die deutsche Partei fand eben nicht die Verhältnisse vor von Seiten des Staates, wo sie sich ohne jede Schwierigkeiten hätte organisieren können, sondern sie hat sich organisiert trotz der Vereinsgesetze, die es verhindern sollten, und hat in großer Flexibilität auf diese Vereinsgesetze reagiert und trotzdem eine Organisation zustande gebracht. Deswegen kann man damit nicht alles erklären. Erst 1908 gelang die Verabschiedung eines Reichsvereinsgesetzes, das heißt, nachdem die Arbeiterbewegung praktisch seit den 60er Jahren schon existiert hatte. Die Maßnahmen gegen oppositionelle Vereinsbildungen ließen sich daher auf das allgemeine Recht stützen, sodass man sich namentlich in Preußen, Sachsen und Bayern viel auf seine Rechtsstaatlichkeit zugute hielt, wenn man Sozialdemokraten gerichtlich verfolgte. Das Reichswahlgesetz vom 31. Mai 1869 gab dagegen die Möglichkeit, Zitat des § 17, zum Betrieb der den Reichstag betreffenden Wahlangelegenheiten Vereine zu bilden und in geschlossenen Räumen unbewaffnet öffentliche Versammlungen zu veranstalten. Man dachte dabei von Seiten der Staatsregierung an ad hoc gebildete Wählergruppen, die sich nach der Wahl auflösten und keine kontinuierliche Organisationsarbeit entfalteten. Im Zusammenhang mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts zum Norddeutschen und Deutschen Reichstag gab diese Bestimmung der Arbeiterbewegung einen starken Impuls. Hier setzt übrigens schon das, was man als bonapartistisch bei Bismarck bezeichnen kann, ein. Er hat die Einführung des allgemeinen Wahlrechts ganz eindeutig nach dem Vorbild Louis Napoleons eingeführt, um konservative Wahlen zu erzielen, natürlich nicht um der Arbeiterbewegung einen Aufschwung zu geben. Das wesentliche Korrektiv dazu war die Verweigerung von Diäten. Im Deutschen Reich gab es auch keine Diäten. Trotzdem hat die Arbeiterbewegung ihre Abgeordneten durch Beiträge erhalten, ja. Und es gibt da sehr schöne Dinge, also etwa wie Hasenclever, einer der sozialdemokratischen Abgeordneten, 1887 vom preußischen Fiskus einen Prozess erhält. Er soll diese Gelder, ich weiß nicht, es ging etwas in die Tausend, zurückzahlen. Aufgrund verschiedener Paragraphen des preußischen allgemeinen Landrechts und eben dieser Diätenbestimmung und ähnliches. Er wurde tatsächlich dazu verdonnert, diese Diäten, die er erhalten hatte, wieder zurückzuzahlen. Von der Partei erhalten hatte. Ja, von den Parteimitgliedern und Wählern des Wahlkreises, die sich für ihn gesammelt hatten. Also so versuchte man das allgemeine Wahlrecht dann doch etwas, einfach die Wirkung des allgemeinen Wahlrechts einzudämmen. Neben diesem Reichswahlgesetz, das eben doch die Bildung von Vereinen und unbewaffneter Versammlungen gestattete, kamen die Verfassungsartikel 29 und 30 über das parlamentarische Mandat, die die Repräsentativqualität des Abgeordneten so streng formulierten, dass auch nach Erlass des Sozialistengesetzes 1878 Sozialdemokraten gewählt werden konnten. Durch den Antrag des liberalen Rickert wurde darüber hinaus vom Reichstag festgestellt, dass aufgrund des Sozialistengesetzes kein Abgeordneter an der Ausübung seines Mandates gehindert werden dürfe. Das ging vor allem gegen den Paragraph 28, das heißt die Verhängung des Belagerungszustandes, sodass eigentlich etwa Bebel, Liebknecht, Auer nicht in Berlin hätten ihr Mandat ausüben können, weil Berlin ja, weil sie aus Berlin ausgewiesen worden waren. Wie gesagt, Rickert, der liberale Rickert und eben mit Mehrheit des Reichstages haben das festgestellt, dass das nicht sein dürfe. Und hier müsste man nochmal auf den Konstitutionalismus des Deutschen Reiches verweisen, der eben den Anspruch auf Öffentlichkeit erhebt. Die bürgerliche Welt erhob den Anspruch auf Öffentlichkeit aller Diskussionen. Das ist das entscheidende Merkmal dieser Zeit gegenüber dem 20. Jahrhundert. Wir hatten im Zusammenhang mit dem Referat von Herrn Lille ja schon mal darauf verwiesen, das war der Beitritt von Herrn Petersen, dass sich die Bedingungen für die Sozialdemokratie ja erheblich verändert haben im 20. Jahrhundert. Und man könnte hier noch dazu sagen, auch nach 1945 in parlamentarischen Demokratien wie der Bundesrepublik sind aufgrund des Grundgesetzes verfassungswidrige Parteien nicht in der Lage, Abgeordnete ins Parlament zu schicken. Der Parteienstaat ist etwas ganz anderes als das konstitutionelle Element des 19. Jahrhunderts. Die behördliche und gerichtliche Praxis gegenüber der reichsfeindlichen Sozialdemokratie versuchte dennoch alle Möglichkeiten zur Verfolgung mit Hilfe der Vereinsgesetze, der Allgemeinen Strafgesetze und des preußischen Landrechts von 1794 auszuschöpfen. Es kam zu einer Fülle von Prozessen, die durch Inhaftierung der Rädelsführer, wie man es nannte, die Organisationsformen zerschlagen sollten. Der erste Höhepunkt dieser Prozessserie war der Leipziger Hochverratsprozess gegen Bebel, Liebknecht und Genossen 1872. Es konnte aber trotz Mandatsentzug, das wurde in diesem Prozess allerdings erreicht, die Wählbarkeit nicht abgesprochen werden, sodass er ein Schlag ins Wasser blieb. Bebel ist dann nach Absitzung seiner Gefängnisstrafe mit noch höherer Stimmenanzahl wieder in den Reichstag gewählt worden. Der letzte in dieser Reihe war der sogenannte Köller-Coup, als wenige Jahre vor Aufhebung des Verbindungsverbots der preußische Innenminister von Köller die Schließung der zentralen Institutionen der Partei und einiger Vereine und Komitees in Berlin anordnete. In zweiter Instanz wurde diese Maßnahme gerichtlich rückgängig gemacht und war nach dem Scheitern der Umsturzvorlage 1895 der letzte Versuch, die Arbeiterbewegung in ihrer organisatorischen Gestalt zu treffen. Aber Beschränkungen und Behinderungen, zum Beispiel die Überwachung von Versammlungen, Zensur der Presse, Diffamierung von Sozialdemokraten bis hin zur Relegation aus dem Beamtenstand, ganz zu schweigen von den Maßregelungen durch die Arbeitgeber, fanden dadurch noch kein Ende. Sie trafen allerdings immer nur einzelne oder einzelne Aktionen, nie mehr die Gesamtpartei. Der gefährlichste Schlag gegen die Partei war zweifellos das von 1878 bis 1890 gültige Sozialistengesetz, das zugegebenermaßen als Partei- und Ausnahmegesetz konzipiert worden war. Nachdem jedoch die völlige Auflösung aller Parteiorganisationen, der Presseorgane, die Ausweisung der bedeutenden Agitatoren aufgrund des Belagerungszustandes, der über Berlin, Leipzig und Hamburg verhängt wurde, die Vernichtung der gewerkschaftlichen Organisationen und sogar der Puttkamersche Streikerlass vom 11. April 1886 im Endeffekt ohne durchgreifenden Erfolg blieben, scheiterte die erneute Vorlage des Gesetzes 1889-90 pikanterweise an der Uneinigkeit der gegnerischen Parteien über den Umfang eventueller Verschärfungen. Es wurde damit dann ersatzlos fallen gelassen. Wir hatten ja im Zusammenhang mit Ihrem Vortrag schon darüber gesprochen. Ich möchte da eigentlich auf das Sozialistengesetz insofern nicht mehr weiter eingehen. Eine andere, aber für die Geschichte der Partei nicht minder bedeutende Beschränkung waren die verschärften Zensurbestimmungen der Generalkommandos während des Weltkrieges. Auch die Burgfriedensverpflichtungen, die eigentlich in der Mehrheitssozialdemokratie bis über die Revolution hinaus wirksam waren, trugen wesentlich mit zur Zerrissenheit der Partei bei, weil sie innerhalb der Organisationen die Kommunikation behinderten und den Zersetzungsprozess förderten. Wir haben hier wirklich ein Kontinuum, das ich in dem ersten Punkt der demokratischen Postulate angesprochen habe. Die Sozialdemokratie hat ständig von Seiten der Mitglieder den demokratischen Prozess gefordert. Und wenn er behindert wurde, dann hat das für die Partei immer erhebliche Schwierigkeiten gebracht. Nicht etwa wie im Zentrum, wo der Kulturkampf die große heroische Zeit war und trotz behinderter Kommunikation die Partei wuchs. Gerade das waren Zeiten der großen Krise in der Sozialdemokratie. Die uneinheitliche Zielsetzung der verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen war in vielen Fällen, wie besonders am Sozialistengesetz gezeigt werden kann, ein Kompromisswerk aus polizeistaatlich konzipierten Regierungsvorlagen und Verwaltungsverordnungen und liberalen Reichstagsamendements oder Gerichtsurteilen. Sie entsprach der Widersprüchlichkeit des politischen Milieus zwischen liberalem Verfassungs- und Rechtsstaat und reaktionärem Obrigkeitsstaat. Ambivalent war daher oft die Wirkung dieser Maßnahmen und erlaubte der Arbeiterbewegung eine flexible Anpassung oder auch die Ausnutzung von Gesetzeslücken. Es ergaben sich in jeder Phase unterschiedlich mehrere Bedingungsfaktoren, die die Diskussionen und Entscheidungen in Organisationsfragen mitbestimmten. Nicht zufällig gehörten diese Fragen in die Reflexion auf Strategie und Taktik der Partei. Für die innere Struktur ergaben sich aus den oben genannten Bedingungen, das heißt Postulat innerparteilicher Demokratie und Organisation als Weg zur Macht, drei charakteristische Organisationsprinzipien, auf die ich mich hier beschränken möchte. Die Kollegialität der Führung, die Organisierung von Mitsprache und Kritik und die Institutionalisierung von Kontrolle. Die kollegiale Parteileitung war in der SDAP in bewusstem Widerspruch zur Präsidialdiktatur im ADAV eingeführt worden. Nachdem Lassalles Diktatur der Einsicht durch den Autoritarismus seines Nachfolgers Johann Baptist von Schweizers endgültig diskreditiert worden war, haben diktatorische Führungselemente immer den Widerspruch der Mitgliedschaften herausgefordert, besonders stark unter dem Sozialistengesetz und bei den Organisationsberatungen 1890, als man die Leitungsfraktion der Reichstagsfraktion bekämpfte. Noch in der Auseinandersetzung mit Lenins Konzept der Kaderpartei wurde dieser Gegensatz deutlich. Übrigens auch bei Rosa Luxemburg, die ich hier allerdings nicht dezidiert behandelt habe. Also auch in den Reihen der marxistischen Linken, der extremen Linken, ist durchaus nicht dieses leninsche Konzept der Kaderpartei und der antidemokratischen oder sagen wir mal ademokratischen Parteiorganisation lebendig gewesen. Bei der Vereinigung der beiden Parteien ADAV und SDAP 1875 ergab sich aus der Gleichberechtigung der beiden Gruppen die Beibehaltung der Kollegialität. Die Leitung der Parteigeschäfte lag bei einem Ausschuss bzw. Vorstand von 5 nach 1907 bis 11 Personen. Amt und Führungsqualität spielten trotzdem eine bedeutende Rolle, wie sich etwa an August Geib, August Bebel und Ignaz Auer zeigen lässt. Auch die Kombination von Ämtern, etwa des Partei- und des Fraktionsvorsitzes, waren wichtig. Trotzdem ist die Kollegialität der Entscheidungsprozesse an der Spitze typisch für die Sozialdemokratie gewesen, nicht zuletzt unter dem Sozialistengesetz, als ein Fraktionssubkomitee zur Parteileitung beauftragt wurde. Seit dieser Beauftragung in Wien 1880 unterstellte die antifraktionelle Opposition den Fraktionsmitgliedern diktatorische Gelüste. Das ist ein Vorwurf, der immer wieder auftaucht. Was nicht gerechtfertigt war, da sich die personelle Zusammensetzung des Führungsgremiums nicht geändert hatte gegenüber der Zeit vor dem Gesetz. Bebel und Auer zum Beispiel gehörten ihm auch an, als sie vorübergehend kein Mandat hatten. Die planmäßige Organisierung von Mitsprache und Kritik hatte eine kontinuierliche Vereinsarbeit zur Folge, die manches Mal gerade zu den Eindruck einer Resolutionseuphorie machte. Institutionalisiert wurde dieses Recht der Mitglieder auf Partizipation durch die Einsetzung des Parteitages als oberstem Organ, der die Demokratie verwirklichen sollte. Wie schon erwähnt, war dies ein Glaubenssatz, der noch in der Krise 1914-17 das verzweifelte Argument der Minderheit war. Der Delegationsmodus zum Parteitag war ein Gradmesser für demokratische Spielregeln und wurde entsprechend aufmerksam bedacht. Namentlich die Ex-Officio-Mandate der Parlamentarier waren Gegenstand heftiger Kontroversen, weil sie praktisch nicht von den Mitgliedern der Organisation, sondern der unorganisierten Wählerschaft des Wahlkreises für eine verhältnismäßig lange Frist, das heißt nicht für einen Parteitag jährlich, sondern etwa für 5 oder für 3 Jahre gegeben wurden. Ein anderes Indiz war der Verpflichtungsgrad der Parteitagsbeschlüsse, zu denen durch Anträge und Abstimmung alle Mitgliedschaften beitragen konnten. Welchen praktischen Wert die Beschlüsse im Ernstfall hatten und ob sie von den Verantwortlichen auch realisiert wurden, ist eine andere Frage, die man allerdings nur konkret behandeln sollte. Mitsprache und besonders Kritik wurde darüber hinaus vor allem von der Parteipresse geleistet, die von Anfang an eine wichtige Rolle als Agitator spielte. Ebenso wichtig war jedoch ihre Funktion als Forum der Mitglieder. Das beste Beispiel ist hier die Rolle des Sozialdemokrat unter dem Sozialistengesetz, aber auch die Rolle der übrigen Parteiblätter im Lande, die nicht mehr diese spektakuläre Führungsposition hatten wie der Sozialdemokrat, beweist an sich, dass hier die Mitglieder ein Medium ihrer Aussprache hatten. Die Institutionalisierung von Kontrolle als Ausdruck des positiv verstandenen demokratischen Misstrauens, ein Begriff, der von Bebel immer wieder benutzt wurde, war in der Parteibildung des Kaiserreiches ohne Beispiel. Schon die SDAP hatte 1869 zur Beaufsichtigung der Geschäftsführung eine Kontrollkommission bestellt, was natürlich mit dem Aufbau eines parteieigenen Finanzsystems zusammenhing. Die Arbeiterbewegung war in der Kaiserzeit bis nach der Jahrhundertwende die einzige Partei, die ein funktionierendes Finanzsystem aufbrachte. Alle anderen konnten eben aufgrund eines Honorationsstatus existieren, während das die Arbeiterbewegung nicht konnte. Diese Kontrollkommission ließ sich später organisatorisch nicht immer verwirklichen, wurde aber als Notwendigkeit angesehen. Als der Parteivorstand 1890 in Rücksicht auf die Vereinsgesetze einen Statutenentwurf vorlegte, der die Reichstagsfraktion zur Kontrollbehörde gegenüber dem Parteivorstand machte, kulminierten daher die antifraktionellen Ressentiments der Mitglieder. Um diese Empfindlichkeiten nicht noch mehr zu reizen, entschloss man sich wieder zu einer regelrechten Kommission. Die Kontrollkommission wurde übrigens bestellt von dem Parteitag. Es ist ein ganz interessanter Modus, wie diese Kontrollkommission bestellt wurde. Man wählte einen Ort und die Mitglieder dieses Ortes wählten die Mitglieder der Kontrollkommission. Damit sollte einer Verfilzung, also einer Filzokratie der oberen Parteiführung entgegengewirkt werden. Die Kontrollbehörde sollte wirklich von unten her installiert werden und damit auch zur Kontrolle befähigt werden. Dass es da genügend Fälle gab, wo etwa im Weltkrieg die Kontrolle nicht mehr so funktionierte, wie sie von Seiten gewisser Mitgliedschaften gefordert wurde, das ist ein anderes Problem. In politischen Fragen stand die Kontrolle über Vorstand und Fraktion dem Parteitag zu, das heißt also dem Mitgliederorgan, dem beide Gremien Rechenschaftsberichte vorzulegen hatten. Natürlich war der Tenor dieser Berichte die Bitte um Indemnität, dennoch war immer mit rücksichtsloser Kritik zu rechnen und man bestätigte den Grundsatz, dass die letzte Entscheidung bei der Gesamtpartei zu liegen habe. Dieses Postulat oder diese Fiktion der demokratischen Legitimation müsste noch diskutiert werden. Auf der unteren Ebene signalisierten zum Beispiel Presskommissionen, die über die Haltung des örtlichen Parteiblattes mitzubestimmen hatten, dieses Bemühen um Partizipation der Mitglieder und Kontrolle der Führenden. Für die äußere Gestalt und die Aktionsbreite im politischen System des Kaiserreiches hatten die genannten inneren und äußeren Bedingungen Konsequenzen, die ihre Wirkung auch auf Strategie und Taktik der Partei nicht verfehlten und ohne die die eigentümliche Zwischenstellung der deutschen Sozialdemokratie innerhalb der Internationale zwischen revolutionärem Aktionismus im Osten, bedingt ja unter anderem durch die Situation im politischen System im zaristischen Reich, und die pragmatisch-reformerische Anpassung im Westen nicht verständlich ist. Die Sozialdemokratie ist tatsächlich in einem unerhörten Maße geprägt durch diese Zwischenstellung, die auch das Deutsche Reich innerhalb dieser Schattierung des politischen Systems einnahm. Zur Umgehung der Vereinsgesetze tat man den zweiten vor dem ersten Schritt. Statt Ortsvereine zu einem Gesamtverein zusammenzufügen, organisierte man sich in einem Zentralverein, in den sich jedes Mitglied als Einzelperson einschrieb. Das hatten übrigens auch schon Liberale vorgeführt, und zwar bei dem Nationalverein in der Reichsgründungszeit. Lassalle hat dann dieses Prinzip übernommen und hat damit eben einen doch erheblichen Erfolg erzielt. Diese Vereinskonstruktion barg die Gefahr der diktatorischen Führung ohne hinreichende Kontrolle in sich, wie es sich auch unter Schweizer erwiesen hatte. Das demokratische Bewusstsein der Mitglieder bildete darum ein notwendiges Korrektiv. Funktionieren konnte die Partei nur durch das System der Vertrauensmänner. Nach der Jahrhundertwende hieß es dann Vertrauenspersonen, weil die Frauen dagegen protestierten, dass sie von Vertrauensmännern vertreten wurden. Also es heißt dann später immer Vertrauenspersonen. Funktionieren konnte die Partei, wie gesagt, nur durch dieses System der Vertrauensmänner, die den Kontakt der Zentrale mit den Mitgliedern vermittelten. Unter dem Sozialistengesetz vor allem bildeten sie das Rückgrat der Bewegung, das von der Staatsgewalt so schwer zu zerschlagen war, weil eine institutionalisierte Verbindung nicht bestand. Schon nach 1875 hatte die Partei darauf verzichten müssen, die in Gotha beschlossene Organisation zu realisieren, weil die Behörden in den meisten deutschen Ländern die Vereine auflösten. Das ist nochmal ein Hinweis, allein staatliche Unterdrückung ist kein Grund zu mangelnder Organisation, sondern es muss irgendetwas anderes in der Motivation noch dazukommen, dass man sich trotz dieser Unterdrückungen irgendwie zusammenfindet. Die Partei ist nämlich nicht durch eine zentralistische Führung geprägt gewesen, sondern durch die Aktionsbreite und die Aktivität in den verschiedenen Bezirken. Und das gesamte System der Kommunikation, der innerparteilichen Kommunikation, verlief über die verschiedensten Stufen, aber nicht von oben nach unten, nicht primär von oben nach unten. Natürlich kam es auch von oben nach unten, aber in erster Linie doch zunächst mal aus der breiten Masse der Parteimitglieder, die zum Teil eben ohne jeden institutionellen Zusammenhang arbeiteten. Und das lag im Bewusstsein des Wertes einer Organisation, und sei sie auch wie immer geartet. Man überließ den Genossen am Ort die Form der Organisation und vertraute auf den Zusammenhalt ohne einheitlichen institutionellen Rahmen. Erst nach der Lex Hohenlohe 1899 ging man dazu über, die Partei durchgehend in Ortsvereinen aufzubauen. Das war etwa um 1905 fast durchgeführt bei der Beratung des Organisationsstatuts in Jena. Hat man einen Bericht darüber vorgelegt. Die Partei wurde in Ortsvereinen organisiert und ging dann über Regionalvereine bis zum Parteivorstand. Bis dahin, das heißt bis 1899 Lex Hohenlohe, ermöglichte das Reichswahlgesetz die Einberufung von Wahlvereinen, die in den Wahlkreisen neben den allgemeinen Volksversammlungen für politische Mobilisation sorgten. Das brachte früher, als manche antiparlamentarische Stimmungen in der Sozialdemokratie vermuten lassen, die Bezugnahme auf Wahlen als Anlass für Agitation und Parlamente als Tribüne des Protestes. Die Organisationseinheit war der Wahlkreis. Die Propaganda und die politischen Themen richteten sich nach dem Rhythmus der Reichstags- und Landtagswahlkämpfe. Vor allem die regionalen und die lokalen Gremien wurden zum Teil nach deren Erfordernissen eingerichtet. Das war eine Sache, die durchaus nicht undiskutiert blieb. Und vor allem die frühe Phase, etwa bis 1890, die Opposition der Jungen, gab es starke antifraktionelle und antiparlamentarische Stimmungen in der Sozialdemokratie. Als dann nach der Jahrhundertwende die extreme Linke wiederum antiparlamentarisch zu argumentieren begann, etwa Rosa Luxemburg in einigen Äußerungen, Clara Zetkin, da hat man sehr scharf dagegen protestiert, und diese Gruppen hatten im Allgemeinen dann keine große Massenbasis mehr. Die geschickte Ausnutzung der Chancen, die das allgemeine Wahlrecht der Arbeiterbewegung verschafft hatte, und der große Erfolg dieser Taktik schon in den 70er Jahren machen die Entscheidung für die Legalität und gegen die Geheimbundstaktik 1878 verständlich. Die größere Wahrscheinlichkeit des Überlebens lag für die Sozialdemokratie angesichts des totalen Verbots aller Organisationen in der legal gewählten und agierenden Fraktion und in der Initiative einzelner illegal arbeitender Genossen, die sehr bald das System der Vertrauensmänner als sogenannte innere Organisation oder Corpora wieder aufbauten. Damit gelang die Ausschaltung anarchistischer und putschistischer Modelle einer Action direkt, die von den Anhängern des aus Berlin ausgewiesenen Johannes Most und des Lassalianers Hasselmann vorgeschlagen wurden. Zwar strich man das Wort gesetzlich 1880 aus dem Programm, weil es sinnlos geworden war, aber aus nüchterner Einschätzung der Lage wusste man, wie leicht ein Aufstand niederzuschlagen und ein Geheimbund aufzudecken war. Die legale Tätigkeit der Abgeordneten und ihre propagandistische Wirkung bot eine größere Chance, die erbosten Massen weiterhin zu halten und auch in die Sozialdemokratie zu integrieren, wenn man ihrer emotionalen Radikalität nicht durch sogenannte gemäßigte Volksparteiambitionen, wie es von Bloß, Viereck, Geiser, der sogenannten gemäßigten Fraktion vorgeschlagen wurde, zusätzlichen Auftrieb gab. Stattdessen gelang es dem linken Flügel unter Bebels Führung in einer vulgär-marxistischen revolutionären Strategie, die Bewegung zu motivieren und zu zügeln, ohne dass eigentlich hinreichend organisatorische Festigkeit gegeben war. Von dieser effektvollen Taktik blieb nach 1890 die Konzentration auf die Parlamentarisierung der Parteiarbeit, da man auf diese Weise am ehesten das Reservoir an kleinen Leuten zu aktivieren gedachte. Die antiparlamentarischen Modelle der Jungen erschienen in dieser Perspektive deshalb wie die Uneinsichtigkeit intellektueller Spinner. Organisatorisch baute man lieber auf die Rückgewinnung der vollen Legalität und verzichtete allmählich auf das illegale System der Korpora und Vertrauensmänner. Damit gewannen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse wieder größere Transparenz. Die zunehmende taktische und organisatorische Fixierung auf Wahlen und Parlamentsarbeit war nicht zuletzt der Reflex auf den ungeheuren Erfolg der Taktik der Gesetzlichkeit. Die deutschen Arbeiter hatten, wie Engels 1895 begeistert feststellte, das allgemeine Wahlrecht transformé de moyen de duperie qu'il était jusqu'ici en instrument d'émancipation. Das heißt, verwandelt aus dem Mittel der Prellerei, das es gewesen war, unter Louis Napoleon, in ein Instrument der Befreiung. Die neue Kampfweise des Proletariats, die Engels in der Anwendung einer revolutionären Parlamentstaktik verwirklicht sah, eröffneten ihm ganz neue Möglichkeiten der Revolution. Das hat er vor allem in dem Vorwort zu Karl Marx' Klassenkämpfe in Frankreich 1895 entwickelt. Die scheinbare Umwertung der revolutionären Mittel und die Fehlinterpretation seiner Prognosen im Hinblick auf die weiteren Gewinne der Sozialdemokratie, besonders unter dem Landproletariat des Elbiens, hatten weitreichende Folgen für die Partei. Wie Steinberg analysiert hat, ging Engels nicht davon aus, dass die sozialistische Partei die Mehrheit erlangen und dann die Macht ergreifen wird. Vor diesem Zeitpunkt nämlich würden die herrschenden Klassen in einer Verzweiflungstat die Revolution herausfordern. Bis dahin aber musste das Wachstum der Partei ungestört vor sich gehen, um im Fall des Staatsstreiches die Quantität in die Qualität der Revolution umschlagen zu lassen. Das war der Sinn engelscher Abwägungstaktiken. Die Parteiführung, auch Bebel, verkannten aber die Kluft, die ihre revolutionäre Parlamentstaktik von der von Engels trennte. Seine Empfehlung zur Vorsicht vor Barrikadenkämpfen und Zusammenstößen mit dem Militär bestätigte die Neigung, das Heil vor allem in der Organisierung zu suchen und schließlich, geblendet von dem Erfolg, auch das Parlament als nicht ungeeignetes Mittel für die Diktatur des Proletariats anzusehen, wie Hilferding schon in der beginnenden Generalstreikdiskussion 1903 meinte. Das hatte ich ja neulich schon mal erwähnt in der Diskussion mit Herrn Steurer. Was bei Engels, selbst bei Hilferding und Kautsky zu dieser Zeit noch revolutionär gemeint war, verkümmerte in der reformistischen und praktizistischen Strömung zur Beschränkung auf eine effektive Wählermobilisation und die Einsetzung dieser parlamentarischen Macht zum Gewinn konkreter Vorteile für die Arbeiterschaft durch Kompromisse mit anderen Parteien. Das war das Konzept der Rechten bzw. zahlenmäßig gesehen sicherlich der Mehrheit der Partei, nicht nur der Parteiführung. Und wir hatten ja neulich schon mal diskutiert, ob das nicht einen anderen, tatsächlich einen Sinn hatte in einer Situation, die ja nicht mehr revolutionär war. Lieber konkrete Vorteile zu gewinnen, als eine Revolution anzustreben. Ein eventueller Erfolg solcher Strategie, eben Kompromisse mit anderen Parteien und damit Vorteile für die Arbeiterschaft, konnte im Kaiserreich vor dem Krieg nicht mehr nachgewiesen werden, weil sich die zentristische Parteiführung nicht darauf einließ, verbal nicht darauf einließ und auch im Parlament nicht. Je größer aber die Organisation der Partei wurde, desto stärker fiel ins Auge, dass auch eine Millionenpartei im Reichstag wenig erreichte und selbst die bestorganisierte Arbeiterbewegung im Ernstfall gegenüber der Staatsgewalt hilflos war. Nachdem über ein Jahrzehnt die Gefahr beschworen worden war, sich nicht in Vorhutgefechten aufreiben zu lassen, war es nicht verwunderlich, dass das Eigengewicht der Organisationen und des Apparates sich auf die Mentalität der Sozialdemokratie auswirkte. Apparat aber hieß Menschen, deren Lebensinhalt und Lebensunterhalt die Parteiarbeit in Arbeitersekretariaten, Redaktionen, Kommissionen, Gewerkschaften und Genossenschaften war. Ich möchte gleich mal eben erwähnen, der sogenannte zentrale Apparat war auch sehr klein. 1905, als Ebert die Sekretär im Parteivorstand wurde, da gab es eine Schreibmaschine, eine Sekretärin und dann noch etwa fünf Leute, die für sonstige Arbeiten... Und kein Telefon, weil sie wollten nicht gestört werden, während des die Herren. Also der Apparat, der zentrale Apparat war nicht besonders groß in der Sozialdemokratie. Er ist dann unter Ebert etwas angewachsen, weil er tatsächlich der Meinung war, eine solche Millionenpartei kann nicht mehr existieren, wenn sie nicht doch etwas mehr Leute hat, die die Arbeit tun. Etwas anderes ist es mit Bezirkssekretariaten und ähnlichen Dingen. Und da ist der Impuls weniger von der Zentrale hier gekommen als von unten. Die Leute hatten gesagt, schickt uns doch einen Sekretär, der uns eben hier mobilisieren hilft, uns das Material herbeischafft, die Situation analysiert und so weiter. Von wem wurde der Sekretär, Lokalsekretär bezahlt? Von unten oder von oben? Teils. Die Bezirke, die einzelnen Bezirke waren verpflichtet, 20% der Einnahmen an die Zentrale abzuführen. Die übrigen Einnahmen blieben in der lokalen Organisation für solche Dinge, für das Parteiblatt, für Frauenorganisationen, die ja weniger bezahlten, für den Sekretär, für den Redakteur. Und in Einzelfällen, Sonderfällen konnte sogar die Parteizentrale von diesen 20%, die abgeführt werden mussten, noch wieder einen Teil der lokalen Organisation zur Verfügung stellen. Das heißt, die Finanzkraft der Zentrale war natürlich bei einer so großen Partei erheblich, also vor allem im Vergleich mit den anderen bürgerlichen Parteien, die fast gar keine großen Finanzfonds hatten, sondern auch in Wahlkämpfen ja stärker von Spenden lebten, während die Sozialdemokratie das kontinuierlich sammelte. Aber trotzdem blieben eigentlich die, also das, was man Apparat nennt und das, was man jetzt Finanzkraft nennt, doch vornehmlich in den lokalen und regionalen Gremien. Und die arbeiteten selber. Deswegen ist diese These von der zentralistischen Organisation zu differenzieren. Die Partei konnte nur leben, weil aus allen den kleinen Bereichen, Regionen, Sektionen eine aktive Mitarbeit kam. Und das hat andererseits eben mit dazu beigetragen, dass in einer Krisensituation wie 1914 diese Leute alle ihr Schwergewicht behielten. Die hatten keine revolutionäre Stimmung und waren auch nicht bereit, irgendetwas aufs Spiel zu setzen. Das war aber weniger die zentralistische Führung, natürlich die auch. Die gab die Parole aus, die Initiative. Aber sie orientierte sich andererseits wieder an dieser Massenpartei, die eben in allen Gremien hockte und unbeweglich wurde. Das ist dieser Immobilismus des Apparates, der weniger in der Zentrale saß als in dieser ganzen breiten Masse. Die Veränderung der revolutionären Perspektive vollzog sich in einem innenpolitischen Klima, das seit der Jahrhundertwende durch Verschlechterung des Lebensstandards, Blockierung der Sozialreform, Verweigerung einer Reform der Verfassungszustände, also vor allem das Dreiklassenwahlrecht in Preußen, und massive Hetze gegen die Sozialdemokratie geprägt war. Angesichts dieser Situation gewann das lautere Verantwortungsgefühl für den Bestand der Organisation, gerade weil sie als Basis revolutionärer Veränderung geschätzt worden war, eine gewisse Ambivalenz. Sie lähmte die Spontaneität und das selbstbewusste Agieren. Die Massenstreikdebatte bewies sehr klar, dass der Reformismus inzwischen seinen organisatorischen Rückhalt in den Gewerkschaften gewonnen hatte und dass jede Diskussion bei deren Abwendung von revolutionärer Programmatik ohne konkrete Basis in den Organisationen blieb. In der Debatte um den preußischen Wahlrechtskampf trafen sich allerdings die Rechte um Ludwig Frank und die Linke um Rosa Luxemburg in der Forderung nach der fortschreitenden und sich steigernden Massenaktion. Also es geht jetzt nicht darum, dass die zusammen agierten, aber sie behaupteten praktisch dasselbe. Von den beiden Flügeln der Partei her, während der Parteivorstand ziemlich immobil in der Mitte blieb, weil er eben mit den Gewerkschaften sich verständigt hatte, die das nicht wollten. Die hauptstädtischen Massen, das wäre auch wichtig bei einer Diskussion über die sogenannte Revolution, die hauptstädtischen Massen demonstrierten tatsächlich und gingen ebenso diszipliniert nach Hause. Das Dilemma war anscheinend unauflösbar. Hier rächte sich die positiv gewertete Disziplinierung, die die Sozialdemokratie in der Arbeiterschaft geleistet hatte und durch die sie dieses erst zu einem politischen Faktor machte. Oder anders, der Widerspruch von unerlässlicher Disziplin, innerhalb der Organisation. Und revolutionärem Elan und aktivistischer Spontaneität bedingte mit die Lähmung und Stagnation der Vorkriegsjahre, die sich unter anderem in sinkender Wachstumsrate der Mitglieder- und Wählerzahlen zeigte. Die sogenannte Ermattungsstrategie Karkauskis seit 1910 war der getreue Ausdruck dieser Situation. Als in der Julikrise 1914 Mobilmachung und Kriegsausbruch zu erwarten waren, reagierten die Verantwortlichen entsprechend. Die Gewerkschafter boten sich der Regierung zu Hilfsdiensten bei der Kriegswirtschaft an und entkräfteten damit die ohnehin nur schwachen Sorgen des Innenministeriums vor pazifistischem Ungehorsam der Volksmassen. Die Partei berief eine Antikriegsdemonstration nach der anderen und verhalf damit nur der Regierung zu Trümpfen vor dem Ausland. Aus dieser Haltung resultierte schließlich auch die rigorose Forderung nach Unterwerfung der Minorität in der Fraktion und in den Parteivereinen. Man war blind genug, vor lauter Disziplin und Einigkeitsstreben die Partei zu spalten. Die Trennung wurde unvermeidlich und gewann sehr bald Gestalt in neuen Organisationen der SAG, der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft, und der USPD, also der Unabhängigen Sozialdemokratie. Daneben noch Spartakus und Gruppe Lichtstrahlen, also kleinere Splittergruppen, die zahlenmäßig an sich nicht ins Gewicht fallen, nur von der Programmatik her. Weil man groteskerweise Fraktionsentscheidungen, über die die Gesamtpartei nicht im institutionellen Rahmen hatte befinden können, die sogar älteren Resolutionen widersprachen, mit strenger Parteimoral bei allen durchsetzen wollte. So wurde die Übertreibung des Organisationsprinzips zum Hebel, der die Partei auseinanderriss. Dies sind einige der Konstanten und Weichenstellungen, die eng mit der Entwicklung der Organisationsformen und der inneren Struktur verknüpft sind. In der Zweiten Internationale entwickelte die deutsche Sozialdemokratie Modellqualität und erfuhr entsprechende Beachtung und Kritik. Das widersprüchliche Bild, das sie bot, wurde verstärkt nach der Jahrhundertwende besprochen, weil die Diskrepanz zwischen mächtiger Organisation und politischer Macht oder besser Hilflosigkeit nicht mehr zu übersehen war und die Partei von rechts und von links aufgefordert wurde, ihr Konzept zu ändern. Nach mehr als einem halben Jahrhundert stehen auch heute noch die internen Auseinandersetzungen von damals in der historischen Forschung zur Diskussion. Hier seien einige der polemischen Stichpunkte genannt, die zu prüfen wären. Wohlgemerkt Polemiken, möchte ich von vornherein sagen. Erstens, die Sozialdemokratie entwickelte einen positiv wirkenden Organisationspatriotismus, der aber in sich bereits den Keim zur Entartung in Organisationsfetischismus trug. Zweitens, innerparteiliche Demokratie war zwar das wichtigste Postulat für die Parteiverfassung, aber die Realität machte sie durch die Herrschaft des Apparates und der Funktionäre zur Fassade. Drittens, die Partizipation der Unterprivilegierten am politischen Prozess gelang zwar in erstaunlicher Weise, sie versandete aber zum Teil in Apathie der Mitgliedschaften und in den Querelen und der permanenten Führungskrise an der Spitze zwischen Parteivorstand, Gewerkschaftsvorständen, Intellektuellen und Presse. Viertens, revolutionärer Elan schließlich degenerierte zu revolutionärer Phrasiologie, einer durch, das ist ein Zitat von Lenin, extra Profite korrumpierten Arbeiteraristokratie. In Konsequenz dazu war die Organisation nicht mehr die Stütze und der Ausgangspunkt der revolutionären Politik, sondern deren Barriere, was in der Entscheidungssituation des 4. August 1914 ganz deutlich wurde. In den Schlüsselpositionen der Partei sitzend, verrieten die Organisationsfachmänner das internationale Proletariat, das internationale revolutionäre Proletariat. Diese Thesen bzw. Vorwürfe ließen sich auch, wenn man sie nicht von vornherein zurückweisen will, umkehren, um die trotz aller Rückschläge und Verfehlungen positiven Ergebnisse sozialdemokratischer Organisationsarbeit nachzuweisen. Wie gesagt, ich stelle das zur Diskussion. Es sind Dinge, die immer noch diskutiert werden und die zum Teil von der DDR-Historie, die in der leninschen Tradition steht, ja immer wieder aufgewärmt werden und gebracht werden. Un po' di riposo, no? Poi io, non so se vuol tradurre lei, traduco io. Traduce lei, traduce io. Ausgezeichnet. Aber es ist ja tatsächlich so, dass immer noch diese Polemiken lebendig sind. Ja, sicher. Ausgezeichnet. Mietmann svolto una ottima relazione sull'organizzazione del Partito Socialdemocratico Tedesco. Fu LaSalle nel 1863 a lanciare il principio dell'organizzazione dell'associazione operaia tedesca. Egli la vedeva soprattutto per la conquista del suffragio universale come mezzo per la classe operaia per far valere i suoi interessi, i suoi ideali. Ma in ogni modo, anche se non nella vita di LaSalle, dopo la sua morte, questa formula dell'organizzazione vera e propria di un partito ha avuto successo. Marx e Engels ancora interpretavano il partito in un senso diverso, come una corrente storica, senza fare distinzioni fra simpatizzanti, iscritti o delettori del partito. Invece la socialdemocrazia tedesca si costituì come un partito degli iscritti, che naturalmente voleva avere il massimo di voti alle elezioni, ma intanto era un partito degli iscritti. Cosa che, aggiungo io, i partiti borghesi non erano, quelli erano appunto partiti degli elettori. Questa volontà della socialdemocrazia di diventare un partito degli iscritti è stato coronato da successo, perché da una piccola setta il partito è diventato un partito con 1 milione di iscritti circa alla vigilia della prima guerra mondiale, cioè una potenza, oltre che per i suoi elettori, che erano 4 milioni e mezzo nel 1912, per il milione di suoi iscritti che poi pagavano regolarmente delle quote. E naturalmente il fatto che fosse un partito degli iscritti significava che doveva avere una struttura organizzativa adeguata per poter reclutare e tenere fermi questi iscritti, cioè doveva essere fondato sulla base di sezioni e non semplicemente attorno a deputati o a personalità, ma proprio la sezione. Questo significava anche un certo principio democratico, negato in realtà dal successore di LaSalle, ma che voleva esercitare una certa dittatura dall'alto, ma invece fattasi valere nell'altro ramo della socialdemocrazia, quello di Weber e di Liebknecht, e dopo la fusione del 1875 in tutto il partito, cioè la sezione è un organismo democratico che elegge democraticamente la sua direzione, i suoi delegati al congresso, dal quale si elegge poi la direzione del partito. Certo, questa caratteristica di questo partito, che è la sua vita propria, se gli dava una grande forza, gli dava anche gli conferiva anche un certo isolamento, perché aveva una sua vita propria, questo partito, man mano appunto che le sezioni diventavano numerose, che era diversa dalla vita generale del paese. Poi fu detto anche sottocultura o integrazione negativa, cioè queste sezioni, questo partito così strettamente fuso dal alto in basso, dal basso in alto, aveva una propria visione del mondo, proprie speranze, propri metodi di agitazione, di organizzazione, che erano diversi dalla Germania in generale. Tuttavia il partito faceva grossi progressi nel pubblico in generale, perché già nel 1877 ebbe il 9% dei voti e in certe zone più industriali, Sassonia, Berlino, Amburgo, persino il 38-40% dell'elettorato totale, dei voti totali, cioè era già una forza di massa, pur essendo un partito chiuso in sé, sul quale non dovevano agire influenze esterne, che si difendeva da influenze esterne, che le cui decisioni dovevano valere per tutti gli iscritti e anche per il gruppo parlamentare. Certo, nel periodo delle leggi eccezionali 1878-1890 c'è stata una maggiore influenza del gruppo parlamentare sulla direzione del partito, perché il partito era stato sciolto, la direzione del partito era illegale, cioè ha dovuto rifugiarsi all'estero col suo organo di stampa, ma siccome la direzione del partito ha rifiutato tuttavia in questa situazione di agire come organismo cospirativo, cosa che alcuni che poi sono diventati anarchici chiedevano, siccome la direzione del partito voleva che tuttavia, nonostante che la diffusione del giornale fosse clandestina ed illegale, il peso rimanesse sempre sulla lotta legale, sull'agitazione elettorale, quindi il gruppo parlamentare ha acquistato maggiore importanza. Tuttavia, lì c'erano dei conflitti che il gruppo parlamentare voleva decidere la sua condotta indipendentemente dalla direzione, che la direzione era un po' evanescente in quegli anni, però con la fine delle leggi eccezionali la direzione del partito riacquistò la sua preminenza e le decisioni congressuali, che poi erano quelle sottoposte dalla direzione al congresso, erano impegnative, diversamente che in Italia, non solo nelle linee generali, ma starei per dire in tutti i dettagli per il gruppo parlamentare. Inoltre il partito seppe anche svolgere un'azione di massa al di là degli iscritti attraverso la creazione di quello che oggi chiamiamo organizzazioni di massa, a parte i sindacati naturalmente o le cooperative, ma associazioni sportive, giovanili, femminili, via dicendo. Questo del resto fu imitato dagli altri partiti, questa cosa specifica, per esempio si crearono i cattolici, soprattutto il partito del centro cattolico, si creò rete di associazioni non di partito, ma anche per esempio gli agrari si crearono delle reti di associazioni proprio per combattere la socialdemocrazia. Questa forte organizzazione della socialdemocrazia fu anche sopravvalutata. Liebknecht pensava che la Comune di Parigi sarebbe stata vittoriosa se avesse avuto un'organizzazione così rigorosa come la socialdemocrazia tedesca. Questa era certamente una speranza infondata. In effetti si vide alla fine che quando la socialdemocrazia era già al massimo della sua organizzazione, appunto aveva 1 milione di iscritti, i sindacati avevano 2,5 milioni, l'elettorato 4,5 milioni, si vide, cioè alla vigilia della prima guerra mondiale, che contro un'eventuale azione repressiva dello Stato, se lo Stato avesse deciso di sciogliere la socialdemocrazia, come poi accadrà nel 1933, e questa forte organizzazione sarebbe stata impotente. Ma in ogni modo nel frattempo questa organizzazione andava avanti e aveva notevole efficacia sulle masse, nelle lotte per il suffragio universale in uguale segreto in Prussia, esisteva nella Germania ma non per la dieta prussiana, il partito riuscì a mobilitare grandi masse di lavoratori che scendevano a protestare in comizi e cortei per strada, però poi finiti questi comizi e cortei le masse tornavano a casa e il risultato non c'era, cioè c'era un certo immobilismo anche in questa mobilitazione delle masse da parte di una forte organizzazione perché lo Stato non cedeva. Inoltre la stessa caratteristica della democrazia interna di partito non sempre fu potuta mantenere, alla fine neppure voluta, perché la situazione era poi tale che si chiedevano decisioni che non potevano essere sottoposte ad un congresso del partito, per esempio con la guerra del 14 e durante la guerra, e allora la direzione del partito o la direzione del gruppo parlamentare prese delle decisioni interpretando e magari rovesciando le precedenti decisioni congressuali, quando le decisioni congressuali erano contro la guerra, contro l'approvazione dei crediti militari, mentre la direzione del partito e del gruppo parlamentare, che poi erano nelle stesse mani, non solo approvarono i crediti militari, ma espulsero dal partito molte sezioni che poi formarono il Partito Socialista Indipendente, perché in conformità alle precedenti decisioni congressuali, non volevano continuare a votare per i crediti militari. Naturalmente gli statuti del partito si adeguavano alla legislazione. In Germania la legislazione sull'associazione e sulle riunioni non era la medesima in tutti i Länder, in tutte le regioni. In Prussia era più reazionaria alla legge sull'associazione, in altri paesi, in altri Länder più democratica. Comunque, dovunque la socialdemocrazia si reggeva perché aveva le sue radici fin dentro nelle fabbriche col sistema dei fiduciari sviluppatosi durante le leggi eccezionali o attraverso appunto le sezioni che raggruppavano un numero sufficiente di lavoratori per avere un'effettiva presa sulla classe operaia. Inoltre, da considerare la grande rete dei giornali, degli agitatori locali, la dottoressa Mittmann fa presente che anche in Germania non è che la direzione centrale avesse molti impiegati, ne aveva pochi anche lì, erano piuttosto le direzioni locali che avevano ciascuno uno, due, tre impiegati pagati che poi facevano da segretario dell'organizzazione locale, da redattore del giornale locale e via dicendo. La forte organizzazione risultò in un feticismo organizzativo, in un patriottismo organizzativo, per cui appunto alla fine i dissenzienti venivano considerati come traditori. Viceversa, Lenin considerava che la socialdemocrazia tedesca aveva tradito il proletariato internazionale aderendo alla difesa nazionale nel 1914, tesi ancora sostenuta nella Repubblica Democratica Tedesca, cioè nella Germania orientale, e su questo il dibattito è ancora aperto. E anche noi credo che possiamo aprire il dibattito. So, David, non bitte noch. Ja, ich hätte einen Vorschlag zur Diskussionsführung. Ist es nicht vielleicht günstiger, wenn man nicht alles zusammenfasst, sondern gleich? Ja. Wir können es heute sicher machen, weil wir heute etwas mehr Zeit haben als sonst. Ja. Es ist sonst von mir, entschuldigen Sie, habe ich dieses Zusammenfassungssystem vorgeschlagen, weil sich sonst die Gefahr ergibt, dass die Replika zu jedem einzelnen Thema ein eigener Vortrag wird. Aber da Frau Mittmann sich, glaube ich, sehr diszipliniert verhalten wird, ist, glaube ich, diese Gefahr nicht, und wir können es diesmal durchaus so machen. È stato proposto di fare questa volta botta e risposta. Botta e risposta e non collezionare tutto come l'avevamo fatto altre volte, appunto per restringere un po' la discussione, ma se la risposta è veramente solo una risposta possiamo farlo, e tanto di più che oggi abbiamo un po' di tempo. Ja, bitte. Ah, das war alles. Fangen Sie gleich an, wenn Sie wollen. Ich möchte betonen, dass ich das sehr gut finde, diese etwas überspitzten Formulierungen mit dem Hinweis, dass bei dem derzeitigen Forschungsstand genau das Gegenteil auch zu beweisen möglich ist. Aber Ihr zweiter Punkt. Das Gegenteil in welchem Sinne? Von der These, bei den polemischen Thesen am Ende. Ah, von Ferrat. Ja, zum Beispiel, also Ferrat. Organisationsfetischismus. Oder Organisationsfetischismus und all diese. Zu dem zweiten Punkt, innerparteiliche Demokratie sei zur Fassade geworden. Das kann man, glaube ich, nicht so ganz aufrechterhalten. Es ergeben sich zum Beispiel sehr interessante Hinweise bei der Durchsicht der gegnerischen Presse, etwa Presse der christlichen Gewerkschaften, der katholischen Arbeitervereine. Und da kann man eben feststellen, dass die immer wieder die Diskussion heranziehen und als negativ für die sozialdemokratische Arbeiterbewegung stehen. Etwa die Diskrepanz der Auffassung zwischen den Gewerkschaftsführern und den Sozialdemokraten. Ja. Also das in der christlichen Arbeiterpresse nimmt dieses also ein sehr großes Kapitel ein, und man kann sich fast jede Zeitungsausgabe Esprit nachweisen, dass doch eine sehr rege Diskussion stattfand. Und ja. die christlichen Arbeiterbewegungen haben diese das Diskussion als negativ empfunden. Also die sind untereinander zerstritten, die wissen nicht, was sie wollen und so weiter. Ja, darf ich darauf gleich antworten? Ich möchte das als das Dilemma bezeichnen, das die heutige Sozialdemokratie, also die SPD in der Bundesrepublik, immer noch hat gegenüber bürgerlichen Wählergruppen. Die inneren Auseinandersetzungen, auch der heutigen SPD, wenn man an Jungsozialisten und Ähnliches denkt, wird immer negativ gewertet. Und das war damals schon derselbe Fall. Man ging an sich in der Arbeiterbewegung davon aus, dass man nicht über einen Punkt ständig einer Meinung sein könne. Und dass es eben notwendig sei, wenn sich die Arbeiter verständigen und wenn auch die Meinungen untereinander diskutiert und auch veröffentlicht werden. Also auch der Öffentlichkeitsanspruch der Arbeiterbewegung rekrutiert sich noch aus dem gleichen Öffentlichkeitsanspruch der bürgerlichen Welt, die ja gerade in dieser Phase auftaucht und das politische Leben bestimmt. Nur ist es so, dass dieser Anspruch der innerparteilichen Demokratie, ich sagte schon, trotz aller Verformungen, und er hat Verformungen erlitten und er hat ständig wieder, ist ständig ja verletzt worden, und man kann gar nicht sagen, dass die Demokratie wirklich verwirklicht worden ist, aber sie ist als Anspruch festgehalten worden. Und das macht einen großen Unterschied gegenüber Parteibewegungen aus, die, um nochmal den schönen Begriff der Honoratioren zu gebrauchen, auf dieser Honoratiorenbasis agieren. Da gibt es eben Leute, die aufgrund ihrer Vorbildung, aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung, aufgrund eben ihres größeren Wissens, Aktionsbreite und so weiter, befugt sind zu sprechen. Also in der christlichen Arbeiterbewegung etwa die Präsidis, die Geistlichen, aufgrund ihrer geistlichen Autorität, dann eben Universitätslehrer und ähnliche Leute, die Bescheid wissen und die dann dem Volk sagen, was zu tun ist und worauf man hinaus will und so weiter. Während die Arbeiterbewegung solche Leute nicht zur Verfügung hatte oder da, wo sie zur Verfügung hatte, also die Intellektuellen, sehr empfindlich reagierte. Wir haben in der Arbeiterbewegung das Akademikerproblem, dass man eben sagt, ja, die Akademiker, die kommen daher und sagen uns, was wir zu tun haben. Das ist die Sache, die typisch ist für die Arbeiterbewegung und eben, wie gesagt, auch noch heute nachwirkt. Und die große Schwierigkeit, selbst für die heutige SPD, bedingt sich gegenüber einer Öffentlichkeit, die stark von Autorität her denkt, verständlich zu machen, mit dieser inneren Zerrissenheit verständlich zu machen. Es wird nicht positiv, sondern negativ bewertet. Ja. Ci sono diverse cose che vorrei chiedere, ma cercherò di limitare ad alcuni punti fondamentali. Ecco, come prima cosa vorrei osservare che, pur essendo appunto assolutamente d'accordo sulla valutazione di Lassalle come in questo ruolo predominante nella formazione del partito, che tuttavia appunto nei fatti la Gemeine Lada trova i suoi punti di riferimento della Germania nei vecchi membri e membri del vecchio Bund der Kommunisten in gran parte, specialmente Renania, cioè dove si era diffuso il Kommunisten, i dirigenti locali sono appunto ex membri del Bund der Kommunisten. Quindi questo può forse anche dare un'immagine dell'idea di partito che la sala che nell'ADA si è fermata. Ecco, per quanto riguarda, lei ha parlato in relazione della trasformazione del Partito Sociale Democratico, del Partito Sociale Democratico tedesco, da sette partito di massa nel periodo degli anni 70. Ora però, se noi vogliamo seguire il consiglio, il principio che il professor Bonaporta vi aveva esposto a proposito della valutazione di Turati come riformista o altro, cioè della non legittimità di chiamare Turati riformista, allora si può dire che anche per la socialdemocrazia tedesca questo periodo va spostato a un periodo successivo, e cioè precisamente al 1890. Soltanto nel 1890 si hanno, nei discorsi di Auer al congresso di Ade, di Gotha, di Ade, si hanno questo riferimento al passaggio dalla setta al partito di massa. Ed è proprio dove era questo congresso? Il congresso di Ade. Sia Auer che Forma che Bebel indicano nella fine della legge antisocialista, nell'antisocialista, nella nello sviluppo di mappe del partito il passaggio da tra l'altro si svolge proprio nel 1990 al congresso di Halle che si svolge il dibattito fondamentale sull'organizzazione del partito, sullo statuto, che riassumesse appunto questi caratteri di nuova problematica del problema dell'organizzazione di fronte al partito di massa. Nella contrapposizione tra Vollmar e di Jungen da una parte, con un ruolo predominante di Vollmar, e il Vorstand del partito, mi sembra si possano identificare due concezioni diverse dell'organizzazione. Da una parte la concezione di Vollmar di un'organizzazione estremamente aperta, lui parla di un modello simile, una citazione tradotta a memoria, di un modello di partito simile a un modello dei partiti borghesi, in cui basti cioè l'organo di stampa, il Vorstand e la commissione di controllo, senz'altro legame. E penso si possa dire che l'obiettivo politico principale del movimento di forma è quello di evitare l'introduzione di Bertramus-Mender e certe forme di organizzazione centralizzata, le quali al contrario corrispondono nel progetto del Vorstand anche ad una visione della rivoluzione scolpita, diciamo, tratta diciamo, dall'ideologia di scontro frontale degli anni precedenti. Da qui credo si possa anche ritrovare nel corso degli anni 90 un'evoluzione organizzativa che segue abbastanza fedelmente la problematica dell'allontanarsi del periodo della rivoluzione. Per noi abbiamo la soluzione di Halle che sull'onda appunto dell'intervento di Bebel anche sulla tattica assume un carattere fortemente centralizzato, fortemente rivolto a un'attività centralizzata, e abbiamo al contrario dopo la battuta d'arresto dell'infamontante del movimento nel 1893 alle elezioni del 1893 l'introduzione di una maggiore decentralizzazione dell'organizzazione con lo sviluppo in ampia dimensione dei congressi e delle conferenze locali. E se non sbaglio al congresso di Bologna del 1893 vi sono addirittura alcuni riferimenti non sviluppati, devo dire, sia nella relazione del Partito Stato sia anche nell'intervento di Auer alla nuova organizzazione che è stata introdotta negli ultimi tempi, che poi tra l'altro negli anni successivi trova corrispondenza nella rottura del rapporto tra Bertramus-Mender e Partei Costante che viene continuamente lamentata nei congressi successivi, specialmente verso la fine del secolo. Quindi ecco la domanda per arrivare a un punto fermo è appunto come interpretare questo dibattito organizzativo, se appunto si può vedere questo legame tra il dibattito organizzativo che si svolge nella società tedesca e l'evoluzione politica direi di tutto la società democrazia nell'ordine appunto dei problemi che abbiamo già trattato in questi giorni. E infine, chiedo scusa, un'ultima domanda. Nella relazione mi pare tedesco, io lo assisto ma insomma con molti tratti vuoti. Mi pare però di vedere una forte sottolineatura della continuità della socialdemocrazia tedesca dalla sua formazione agli anni 20, addirittura fino ad oggi, in alcune espressioni della presidenza Wittmann. Ecco, a me sembra che perlomeno dal periodo precedente alla prima guerra mondiale al periodo successivo alla seconda guerra mondiale vi sia una forte frattura nella continuità della burocrazia che si esprime anche in senso organizzativo. Cioè è interessante notare, io mi riferisco ad una ricerca che è stata fatta da uno studioso americano, Richard Hunt, che nel nuovo statuto dell'SPD votato negli anni 20 e mi pare nel 1924, ma non sono molto sicuro di proprio detto tempo fa, vi siano dei cambiamenti fondamentali nell'organizzazione del partito. E cioè in particolare alcuni punti, cioè l'introduzione all'interno del congresso di una serie di possibilità di voto non delegato, diciamo, cioè se non sbaglio di istituzionalizzazione della possibilità di voto della frazione parlamentare all'interno del congresso, e vi è l'introduzione con voto decisionale non solo della commissione di controllo del Costano, ma anche di un'altra commissione, ora chiedo scusa proprio non ricordo come si chiami, con possibilità di voto, in modo tale che la presenza di membri del partito non elettivi aumenta in maniera fortissima, determinando un forte spostamento degli equilibri interni. Un processo in particolare che ha anche uno scopo politico ben preciso, cioè quello di neutralizzare la presenza dei membri dell'USPD entrati appunto nella socialdemocrazia tedesca. E nello studio di questo autore, di questo Hunt, emerge proprio come nelle maggiori decisioni, nelle decisioni più importanti all'interno della socialdemocrazia, come per esempio dentro il governo alla fine degli anni 20, il voto dei delegati è un voto negativo, ma il voto complessivo, con questi voti prodotti, è un voto positivo. Tra l'altro anche molto importante per definire appunto questa struttura organizzativa e della vita interna della democrazia tedesca negli anni 20, è anche il fatto che negli anni 20 Costante il partito non viene assolutamente rinnovato, cioè viene semplicemente riproposto in blocco e rieletto in blocco per tutti gli anni 20, tant'è vero che sia soltanto una variazione di personale. Ora la domanda che io volevo fare alla dottoressa Wittmann. Io sto traducendo mentre lei parla. Io la sento. La domanda che volevo fare alla dottoressa Wittmann è dunque questa. Alla luce appunto di questo sviluppo e di questa rottura che credo storiograficamente determinata negli anni 20 nella continuità della socialdemocrazia, si possono ritrovare alcune tracce già nella involuzione organizzativa della socialdemocrazia prima della guerra, e mi riferisco in particolare alla forte presenza rispetto all'operaio semplice, diciamo al membro semplice, alla forte presenza dei congressi di personale funzionario che cresce con in maniera preponderante, e poi in secondo luogo se siamo si è trovato segno la dottoressa Wittmann nello studio dell'organizzazione del meccanismo di elezione del Costante, perché per esempio ad Aula il Costante viene eletto su proposta, nei congressi successivi sono andato anche a verificare, perlomeno fino al 900 non vi è proposta del Costante, vi è semplicemente scritto che il Costante viene rieletto. Quindi la domanda che io volevo fare era se appunto anche per il Costante prima della prima guerra mondiale si tratta di una rielezione in blocco o si tratta di una rielezione del Costante. Scusami, in globale se non capisce glielo traduco. Zunächst mal zu dem Punkt Organisationsdiskussion nach 1890, das heißt nach dem Fall des Sozialistengesetzes, wo die Partei zunächst die Beschränkungen durch ein Ausnahmegesetz verloren hatte. Die Organisationsberatungen kann man etwa gliedern 90er Jahre, dann Jahrhundertwende nach der Lex Hohenlohe, dann bis etwa 1912. In den 90er Jahren ging es im Wesentlichen zunächst darum, eine Organisation wieder neu aufzubauen. Das heißt, die ersten Jahre Halle-Erfurt war die Diskussion mit den Jungen, die Opposition der Jungen im Vordergrund, die sowohl politisch motiviert war, also die antifraktionelle, antiparlamentarische Diskussion der Jungen, als auch organisatorisch. Man wollte nicht gerne von der illegalen Organisation der Corpora, der Vertrauensmänner, zurücktreten. Der Parteivorstand, das ist richtig, hat sich dann in dieser Zeit allmählich durchgesetzt, in den einzelnen Sektionen. Man musste zwar wegen der Vereinsgesetze noch an dem Vertrauensmännersystem festhalten, aber man ging doch dazu über, wieder Vereine ins Leben zu rufen, die zwar nicht... Die Jungen waren für die Corpora. Die Corpora waren die illegale Organisation, die ja auch viel revolutionärer waren. Es waren in den Corpora vor allem junge Männer organisiert, unverheiratete Männer. Denn unter dem Sozialistengesetz wurde es immer gefährlicher für ältere Männer. Ha capito? Voglio che glielo traduca. Sì, c'è un po' una cosa, forse il polacco dice che c'è il problema degli due conformer, che hanno posizioni simili nel senso. Sì, vabbè, questa è una alleanza occasionale, però, questa sì, degli sì, giovani conformer. No, ma la dottoressa diceva invece che si trattava di creare di nuovo il partito, perché il partito era stato illegale e diventava legale nel 90. I giovani, l'opposizione di sinistra, voleva che si mantenesse il sistema dei fiduciari illegali, cosiddetti corpora, mentre la direzione del partito, dopo qualche esitazione, si orientò verso la creazione delle sezioni reali e non di fiduciari. Ora i fiduciari erano più a sinistra perché erano anche composti da giovani, perché durante l'illegalità chi accettava di agire da fiduciario del partito correva il rischio di andare in prigione, quindi erano soprattutto dei giovani rivoluzionari che accettavano questo, mentre le sezioni raggruppavano operai di comunque iscritti di tutte le età che magari non erano disposti a correre questi rischi. Quindi il passaggio dai fiduciari alle sezioni fu un passaggio di maggiore democrazia, ma anche di minor intransigenza rivoluzionaria, e il Forchamp, la direzione, compì questo passaggio perché era necessario per creare un forte partito. Capisci? Ah, sì, che non è stato però che es nicht zu übersetzen. Um 1900 nach der Lektion wohl geht man dazu über regelrechte legale Ortsvereine zu gründen. Und dieser Prozess der Durchorganisierung der Partei in Ortsvereine, die sich dann wieder in Regionalverbänden zusammenschließen, ist etwa 1905 abgeschlossen. Um diese Zeit geht es nur noch um die Organisierung der Frauen, die weiterhin durch Vereinsgesetze an politischer Organisierung gehindert waren, daher die Vertrauenspersonen. Aber im Grunde genommen ist etwa um 1905 die Organisation abgeschlossen, die Durchorganisierung der gesamten Partei in Ortsvereinen mit Finanzsystemen, Bezirkssekretären, Landesparteitagen, bis hin zum Allgemeinen Reichsparteitag. Um 1905, 1906, 1907 wird von der Linken eine neue Diskussion in Gang gebracht. Und zwar hat das den Hintergrund der Verstärkung des Apparates. Der Vorstand, der Parteivorstand war auf 11 Personen angewachsen 1907. Und man hatte das Gefühl, dass der Vorstand unpolitisch sei. Das heißt, aus reinen Organisationsfachmännern bestünde. Das war zwar jetzt in der Person Bebels oder Singers, Auer war gerade gestorben, an sich nicht gerechtfertigt, aber der Eindruck war entstanden und die Linke versuchte durch eine Vermehrung des Vorstandes politische Männer hineinzubekommen, das heißt linke Männer in den Vorstand hineinzubekommen. Das sind die Organisationsdiskussionen zwischen 1905 und 1912. Man wollte eine Vermehrung des Vorstandes, um diesen Vorstand wieder flexibler für politische Entscheidungen zu machen. Die Linken sind damit nicht erfolgreich gewesen. Sie konnten von der rechten bzw. vom zentristischen Parteiflügel, der ja auf den Parteitagen entscheidend war, zurückgewiesen werden. Und eigentlich nur in der Fraktion hat die Linke dann mit Haase 1911 einen Linken in die Parteiführung hineinbekommen. Das sind die Beratungen, die jetzt politisch relevant waren für die Diskussion zwischen 1905 bis 1912, das heißt vor dem Weltkrieg. Dann zur Frage der Kontinuität, ob sich 1914 eine andere Partei entwickelt habe, da möchte ich sagen, beide Strömungen der Sozialdemokratie oder sagen wir heute der Sozialdemokratie und des Kommunismus haben ihre Wurzel in der Entwicklung seit 1963 und 14 spaltet sich die Bewegung. Es kommt zu einer Dividierung der beiden Bewegungen, die bis dahin im Schoß einer Partei zusammen agiert haben oder gegeneinander. Das ist eine Frage der Interpretation. 1914, das heißt an sich nicht 1914, sondern im Verlauf des Krieges bis 1917, kommt es tatsächlich dann zu der Spaltung der Partei, sodass sich die Arbeiterbewegung in zwei Flügel weiterentwickelt, die eine natürlich dann viel stärker auf Volkspartei hin und die andere viel stärker auf Klassenbewegung hin, sodass wir dann nicht mehr das Konglomerat an Stimmungen und politischen Meinungen, politischen Zielsetzungen haben, wie es die Vorkriegssozialdemokratie geprägt hat. Aber ich würde weder die eine Parteirichtung, also der Kommunismus, der sich in Bolschewismus und anderen Formen dann ausgeprägter allein auf die Partei etwa Eisenach zurückführen, wie das von der DDR-Historiografie ja gemacht wird. Nicht Bebel ist immer noch ihr Mann. Obgleich Bebel gerade der integrative Faktor ist neben Auer. In den 20er Jahren, ja. Ja, das ist 24. 24, ja. Ja. Es gibt eine, auch ein organisatorisches Bruch in der Kontinuität der, in der Kontinuität der SPD. Und zwar mit Einführung der Leute, die keine Wahlleute, keine Kandidaten, die sind als Abgeordnete oder als Mitglieder der zwei Kommissionen, nicht direkt gewählt. Vom Vorstand ernannt. Ja, solche politische Figuren innerhalb der Partei hat es mit Ausnahmen immer gegeben. Und die Wahl des Parteivorstandes, da haben Sie sehr recht, wurde faktisch global. Sie wurden zwar einzeln gewählt, Stimmen wurden ausgezählt. Etwa Ebert hat durchaus nicht 1905 diese überragende Mehrheit bekommen, sondern das sind Wahlverfahren gewesen, die durchaus kontrovers vorgingen. Also auch etwa Haase, die Wahl von Haase war eine ausgesprochene Richtungskandidatur der Linken. Von Bebel zu dieser Zeit sogar mit einigen Bedenken unterstützt. Aber es gab solche Figuren natürlich immer im Parteivorstand, etwa wenn Sie an Richard Fischer denken in der Zeit der 90er Jahre. Oder an Molkenbuhr, der eine politisch ganz unbedeutende Rolle gespielt hat in seinen programmatischen Äußerungen, in seiner Wirkung nach außen, aber natürlich doch diese Immobilität des Parteivorstands mitgeprägt hat. Insofern haben Sie recht, dass es solche Figuren immer gegeben hat. Ich würde den Bruch in den 20er Jahren nicht allzu hoch anschlagen. Dieses Phänomen, dass Leute nicht unbedingt von der ganz breiten Basis legitimiert werden, die hat es immer gegeben. Und es ist natürlich die Frage, ob sich hier das demokratische Postulat so verwirklichen lässt, wie man es gerne möchte. Das ist, ich würde sagen, es liegt einfach am Schwergewicht der Organisation selber. Herr Petersen, und dann, vielleicht nochmal zu dem Problem der innerparteilichen Demokratie, das jetzt zu einem weiteren Anklang. Ich glaube, Sie haben völlig recht, dass das ein Problem aller Parteien ist und zu allen Seiten gewesen ist. Das ist ein plebiscite Tour quasi, wie stark jetzt die Willensbildung von unten erfolgt und wie stark die von oben her erfolgt. Meine Frage wäre die, Sie haben auf Michels hingewiesen, also auf die innerparteiliche Kritik, die im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts innerhalb der Partei an bestimmten Erstarrungstendenzen innerhalb der Partei geübt worden ist. Michel selber, der von einem rousseauischen Modell der Demokratie ausging, hat anhand seiner Erfahrung, die er innerhalb der SPD gemacht hat, ja dann das Ehrengesetz der Oligarchie formuliert, nach der jeder bürokratische Apparat erstarkt und jede Partei, das ist ein geschlossenes Gebilde von Amtsträgern, am Ende sich so strukturiert, dass der Willensbildungsprozess nur noch von oben her erfolgt. Und Michel selber hat daraus die Konsequenz gezogen, dass er zum Führungsprinzip übergegangen ist und später ein Kilofaschist geworden ist in den 20er Jahren. Nun, es gibt ja auch das andere Modell, nicht das rousseauische Modell der Demokratie, sondern das angelsächsische Modell der Vertrauensinvestitur, das heißt einer Delegation von Autorität, das nach einem bestimmten Zeitraum überprüft wird. Nun könnte man vielleicht fragen, ja, in der Diskussion bislang, Sie haben eigentlich auch auf dieser Ebene argumentiert, dass Sie die Organisationsdebatten innerhalb der Partei referiert haben, dass man die in den ideellen Reflex bestimmter realer Vorgänge. Könnte mir vorstellen, dass man diese Frage der innerparteilichen Demokratie eben auch realiter an der Entwicklung der Parteiorganisation ablesen könnte. Also etwa, in welcher Form sind die Kandidaten berufen worden oder in welcher Form sind sie abberufen worden? Wie lange haben einzelne Persönlichkeiten innerhalb der Partei bestimmte Ämter inne gehabt? In welcher Form ist die Rechenschaftslegung erfolgt? In welcher Form hat man bestimmte Sanktionen ausgeübt bis hin zum Parteiausschluss? Also zum Beispiel, es gibt ja bestimmte Parameter, anhand deren man heute in der Forschung das Maß innerparteilicher Demokratie ablesen kann. Ich weiß nicht, wie weit Sie auf diese Dinge eingegangen sind. Zum Beispiel haben wir den Eindruck, dass die Funktionäre, die Amtsträger innerhalb der Partei eine außerordentliche lange Amtsdauer gehabt haben. Das ist ein geschlossenes Führungsgremium, was eigentlich durch die Jahrzehnte hindurch geht, bis 1914, ja zum Teil dann ja bis in die 20er und frühen 30er Jahre hinein, sodass bei der Machtergreifung des Nationalsozialismus 1933 NSDAP eine außerordentlich junge Partei ist, mit einem Alter der Führungsgruppen um 30 herum, wenn die SPD wahrscheinlich um 50 oder gar 60 herum gelegen hat. Ja, ungefähr. Ja, die meisten der berühmten Führer sind sogar erst durch Tod abgerufen worden, also nicht vorher. Das ist ein Phänomen, das die Arbeiterbewegung, aber soweit ich sehe, vor allem die deutsche Arbeiterbewegung auszeichnete. Und gerade Michels hat ja da auch unter anderem angesetzt und hat gesagt, das schien mir ganz interessant bei seiner an sich ja sehr scharfen Kritik, die deutschen Arbeitermassen haben nie die Enttäuschung erlebt, dass ihre Führer sie verließen, wie in der italienischen Partei. Das kann ich jetzt natürlich nicht nachprüfen. Da können Sie was vielleicht dazu sagen? Die deutschen Arbeitermassen hätten eben immer das Gefühl gehabt, dass ihre Führer weiterhin auch mit dem Führungsamt betraut werden müssten. Tatsächlich ist es so, dass die wichtigen Führungsposten von den Leuten fast bis zum Tode beibehalten wurden. Und erst in der Parteispaltungsphase, also die Krise der 1914 bis 17, da kamen dann eben auch die Affronts gegen Führer etwa wie Hase, wo von Seiten der Rechten einfach gesagt hat, er muss weg. Nicht? Aber bis dahin war das nicht üblich, das ist ganz richtig. Die innerparteiliche Demokratie war für die Sozialdemokratie nicht nur ein Problem der Führer, sondern also der Abberufung von Führern oder von Kandidaten oder Ähnlichem, sondern der Kontrolle ihrer Geschäftsführung oder ihrer politischen Tätigkeit. Und da ist es tatsächlich zu bemerken, dass der Vorstand oder auch die Reichstagsabgeordneten, die Fraktion insgesamt, eine Tendenz entwickeln, sich nicht mehr kontrollieren zu lassen. Das heißt, die Kontrolle zu umgehen, indem man etwa im Parteiverein nicht mehr referierte. Da gibt es schöne Briefe von Südekum, wo er dann schreibt, ja, man hätte ja auch berichten können, aber was hätte das gebracht? Das hätte ja doch nur eine unerträgliche Diskussion gegeben und wir sind ja doch so immobil und nein, also das lassen wir dann bis nach den Ferien, so ungefähr. Und gerade nach der Jahrhundertwende häufen sich auf den Parteitagen die Klagen aus den Parteivereinen, das heißt der Delegierten mit Anträgen aus ihren Parteivereinen, wo moniert wird, dass die Berichte des Parteivorstandes oder der Reichstagsfraktion nicht längst vor dem Parteitag da waren, sondern erst zum Parteitag gebracht werden, sodass die Delegierten sich am Parteitag selber noch hinsetzen müssen, die Sachen studieren und dann ja nicht mehr kritisieren können. Ich meine nur, allein diese Kritik, die ständig aus den Parteivereinen immer wieder hochkam, beweist, dass dieses Postulat der demokratischen Verfassung festgehalten wurde und dass sie auch immer wieder einklagbar war. Im Gegensatz zu einer Parteistruktur, wo das gar nicht, überhaupt nicht zur Debatte stand. Aber gibt es auch so Fälle, wenn man die heutige SPD sich anschaut, gibt es eine ganze Reihe von Fällen, wobei der Bestellungsmodus etwa von oben nach unten geht. Bundestagskandidaten, also große Namen, plötzlich herausfallen, weil sie den Kontakt zur Basis verloren haben. Ja. Ich wollte die, aber auf die Partei eigentlich gar nicht verzichten kann, dank ihrer Sachkenntnisse, dank ihres persönlichen Renommees. Die fallen plötzlich aus der Politik heraus, weil der Parteiverein, in dem sie gewählt worden sind, oder der Bundestagswahlkreis, in dem sie gewählt worden sind, plötzlich, oder auch Verein sagt, nee, du hast mit dem Unternehmen eigentlich nichts mehr zu tun, wir wählen, wir stellen dich nicht wieder auf. Mhm. Plötzlich ist jemand weg vom Fenster. Dafür gibt es ja heute wieder eine ganze Reihe von Fällen. Wie ist das damals gewesen? Das ist nicht so erheblich gewesen. Ich würde sagen, dass es heute so ist, beweist eigentlich nur, wie stark noch interparteiliche Demokratieforderungen mächtig sind. Denn man macht von Seiten der Ortsvereine dann keine Konzessionen an den großen Namen oder eventuell an parlamentarische Fähigkeiten des Betreffenden, sondern man sagt, du bist nicht hier gewesen im Parteiverein, du hast nicht für uns gearbeitet, also suchen wir uns einen anderen. In der damaligen SPD war es schon allein aufgrund der Zählkandidaturen, die man ja aufstellt, also in jedem möglichst in jedem Wahlkreis einen Kandidaten, damit man sich zählen kann, egal ob man den durchbringt. Das war das System im Kaiserreich, weil die Partei stark in der Expansion begriffen war. Und allein die Zählkandidaturen bedingten natürlich, dass man bekannte Namen nahm. Und die gesamte Organisationsarbeit baute auch darauf auf, dass die Abgeordneten in ihrem Bezirk agitierten, dass sie eben wirklich arbeiteten, dass sie neben der Reichstagssession dann eben am Parteiblatt arbeiteten oder eben die Agitationsreisen machten. Deswegen war das in dieser Phase der Sozialdemokratie im Gegensatz zu heute, wo wir eben tatsächlich einfach eine parlamentarische Partei haben, die noch uralte Demokratiepostulate festhält, haben wir es eben damals tatsächlich mit einer in den Massen agitierenden Partei zu tun, sowohl von den hauptamtlich Angestellten, wie von den Redakteuren, wie von den Abgeordneten. Da gab es eigentlich keine großen Unterschiede. Und die Verpflichtung gerade der Abgeordneten auf Parteimoral und auf Parteiregeln und auf die Mitarbeit, die war so stark, dass es da ein Ausscheren eigentlich kaum gab. Ich wüsste jetzt keinen spektakulären Fall, außer die Fälle, die mit der intellektuellen Frage, mit der Akademikerfrage zusammenhängen, etwa Paul Göhre, die eben aufgrund ihres Namens gewählt wurden, als ehemals evangelischer Pfarrer, der sich zur Sozialdemokratie bekennt, die dann aber, wenn sie sich nicht parteikonform, das heißt wie ein einfacher Parteigenosse benehmen, von den Mitgliedern das Misstrauensvotum erhalten. Das sind aber ganz einzelne spektakuläre Fälle, die vor allem auf dem rechten Flügel, bezeichnenderweise auf dem rechten Flügel, stattfinden. Das wäre Göhre, Richard Calver und ähnliche. Die anderen Rechten, also etwa Ludwig Frank, Eduard David, auch Südekum, dagegen haben sich sehr stark agitierend in den Parteivereinen ihre Sporen verdient, wie man das so sagt, und sind deswegen trotz ihrer Intellektualität niemals angegriffen worden. Aber das sind wirklich Einzelfälle und ich würde das jetzt nicht verallgemeinern für die Gesamtpartei. Ja, jetzt Frau Hesse kommt zuerst und dann erledigt. Devo tradurre? No, non credo. Nein, für die. No, non credo. C'è bisogno? Ja, ich möchte nur kurz noch einmal die Unterschiede zwischen der italienischen und der deutschen Partei an der Frage vorheben. Sie haben von der Kumulation von Ämtern gesprochen, also Partei- und Fraktionsvorsitz, der häufig in einer Reihe war. Und da gibt es gegen momentan ein ausgesprochenes Verbot. Ja, ja, ja. Und da ist es ganz eindeutig. Also da gibt es schon gar nicht die Möglichkeit, dann vom Parteivorstand einzugreifen. Dasselbe ist dann auch in der Frage um die Diskussion um den verheerenden Parteivorstand. In Italien ist 1904 der Beschluss getroffen worden, dass die Zahl der Parlamentsmitglieder eben auf einen einzigen begrenzt worden ist. Und das ist so geblieben in 1920. Man kann natürlich sagen, gut, das war auch der Entscheid 1904, kann man die linke Flügel oben der Partei. Damit hat die Linke an den Parteivorstand ganz mehr verdient. Aber der Parteivorstand hatte eben auch den Einfluss auf das Leben der Gesamtpartei. Dann wollte ich grundsätzlich eigentlich davor warnen, vor Übertreibung der Bezeichnung italienischen Partei als Honorationspartei, weil eben innerhalb der Internationale sich das anders darstellt. Aber dann haben Sie in der Pause aus Ihren eigenen Forschungen berichtet, wie Sie die Zentrumsfraktion in Vergleich gesetzt haben. Das ist ein Begriff in der Politologie, die Honorationspartei. Dann können Sie das nochmal so wiederholen. Ja, also Honorationpartei betrifft die Struktur einer Partei und weniger die politische Zielsetzung. Also es geht jetzt nicht nur um Interessenvertretung für Honoratioren, sondern um die Prinzipien einer Parteibildung. Man stellt einen bekannten Namen auf, also in der Sozialdemokratie wäre etwa Göhre ein vergleichbarer Fall. Nicht? Man stellt einen bekannten Namen auf als Kandidaten zu Wahlen und aufgrund seines Renommees wird er gewählt und geht dann in die Fraktion und findet sich eigentlich mit seinen Fraktionskollegen in einem sehr souveränen Gremium zusammen. Ohne dass er ständig, außer bei Wahl oder Wiederwahl, Wiederaufstellung, kontrolliert werden kann. Während die Partei, die Mitgliederpartei, die die Arbeiterbewegung in Deutschland eben geprägt hat, davon ausgeht, dass die Mitglieder sich zusammenfinden, einen Kandidaten wählen, ihn dann auch durch Agitation in der breiten Masse zur Wahl verhelfen, also ins Parlament schicken und im Parlament seine Tätigkeit kontrollieren. Es gibt den jährlichen Parteitag, das Mandat zum Parlament läuft über 3, 5 Jahre, je nachdem. Dagegen findet nach Möglichkeit, das konnte unter dem Sozialistengesetz nicht immer stattfinden, aber nach Möglichkeit der jährliche Parteitag statt, wo dann gesagt wird, ja du hier, also Kaiser etwa, wenn du in der Schutzzolldebatte so argumentierst, dann müssen wir dir sagen, wir sind nicht deiner Meinung. Nicht? Das hat aber wahrscheinlich in der italienischen Partei so nicht stattgefunden. Aber hat eben dann so weit Dann zu dieser Terminologie mit der Honoratiorenpartei, nur noch etwas sagen, es stammt ja also von Max Weber. Und die alte Honoratiorenpartei ist natürlich, sagen wir, der Parteityp von 1848 an oder schon vorher. Und wie er zum Teil ja noch ganz wenig noch heute in einigen angelsächsischen Ländern besteht, dass eben das Primäre oft der eben die Honoratioren sind, oft sogar die Partei erst von den Honoratioren aus gebildet wird, nämlich von der Fraktion aus gebildet wird, dass sich die Leute, das kommt zum Beispiel bei uns in Österreich zum letzten Mal 1919 bis 20 vor, dass die aus verschiedenen Parteien gewählten, verschiedenen deutschnationalen Abgeordneten sich dann im Parlament zu einer großdeutschen Fraktion, zu einem Club zusammenschließen und vom Club aus dann erst die Partei gegründet wird. Das ist also der letzte Fall. Übergänge sind zum Beispiel die Christlich-Sozialen, die zunächst ja eigentlich nichts anderes in Wien sind als die Partei, die den Herrn Dr. Lueger zum Bürgermeister machen will, und der Parteiapparat entwickelt sich erst später. Und ein Kriterium zu dieser Unterscheidung zwischen Honoratiorenpartei und Mitgliederpartei bzw. Moderner Massenpartei ist das, dass die Honoratiorenpartei nämlich absolut nicht hat einen Parteiapparat, eine Parteifinanzen, also bezahlte Angestellte. Auch die alte Honoratiorenpartei hat ja natürlich kein Parteiblatt. Alles das ist eigentlich erst von der Sozialdemokratie in Deutschland geschaffen worden. Die alten Honoratiorenparteien haben, da gibt es wohl Blätter, die dieselbe Auffassung haben und in der dann die Honoratioren manchmal schreiben, aber das Parteiblatt gehört nicht, die Zeitung, die sympathisiert, gehört nicht der Partei. Die erste Partei, jedenfalls also so in Österreich ist es so, aber ich glaube, für Deutschland trifft dasselbe zu, und Max Weber hat natürlich seine Kategorien an der deutschen Entwicklung, an den deutschen Verhältnissen entwickelt. Die erste Partei, die eben all das hat, ist eben die deutsche Sozialdemokratie. Die erste Partei, die eigene Parteizeitungen hat, denn die liberalen Blätter waren ja nicht Blätter der liberalen Parteien, sondern hatten nur dieselben Auffassungen und waren oft von ganz anderen getragen. Ja, dann würde ich aber die italienische sozialistische Partei doch in der Zwischenstellung sehen. Sie hatte wohl keine durchstrukturierte Organisation, aber sie hatte diesen Massenanhang. Und sie hat die Parteiblatt, zentrale Partei. Ja, Massenhang. Nein, Massenanhang widerspricht an sich nicht der Honoratioren. Ja, aber sie hatte ein Zentralblatt gehabt. Aber hat sie einen Apparat gehabt? Sehr dünn, aber doch die Kongresse fassten Beschlüsse, die für die parlamentarische Fraktion wenigstens im Großen und Ganzen gültig waren. Also gegen oder für die Regierung zu stimmen, das wurde doch durch den Kongress entschieden. Und gibt es Parteivermögen zum Beispiel? Nein, das natürlich nicht. Das gibt nur Parteischulden. Ja, wenn es Schulden gibt, muss es ja auch Vermögen geben. Nein, Parteivermögen gar nicht. Parteiangestellte? Einzelhalb. Ein und eine halbe. Ein voller und eine halbe Angestellte. Ja. Also es ist also doch sehr... Eine Zwischengang, es war ganz wichtig gesagt, eine Zwischenstufe. Es ist sehr rudimentär. Die italienische Partei ist eine moderne Massenpartei, aber auf dem Wege, eine moderne Massenpartei zu werden. Aber es ist keine Honorationspartei mehr, also auf der Zwischenstufe. Heute zum Beispiel... Übergangsphase. Um ein Beispiel zu erwähnen, die englischen Konservativen haben noch in den 50er Jahren, haben sie noch gesagt, we are not a party, we are just a bunch of friends who happen to have the same prejudices. Nicht wahr? Also das heißt eigentlich, nicht wahr, und das ähnlich ist es ja auch bei den Amerikanern, die Definition der amerikanischen Parteien, obwohl sie ja längst einen Parteiapparat haben, nur Vereinigungen zur Wahl eines Präsidenten. nicht wahr? Also das sind die älteren traditionellen Formen. Natürlich kommt man, wie Sie richtig sagen, die italienischen Zwischenphase. Zwischenphase. Max Weber chiamava partiti di onorazioni, cioè partiti donari, i partiti che non avevano né un organo centrale né una direzione centrale, ma avevano delle personalità che venivano elette dal paese, così erano dei partiti, mentre la socialdemocrazia è il primo partito che ha una ha degli iscritti che pagano quote, congresso, direzione centrale, le cui decisioni sono obbligatorie, impiegati, funzionari, le cui decisioni sono obbligatorie, quelle del congresso, della direzione per il gruppo parlamentare, un organo centrale, organi locali, eccetera. Questo modello però dopo è stato adottato da altri. Naturalmente il dissenso fra i due tipi di partiti è vivo ancora oggi, per esempio nella Democrazia Cristiana odierna, che ha iscritti, apparato, direzione centrale, congressi, organo centrale, però ha anche delle personalità, i notabili, appunto partito dei notabili sarebbe il partito della nazione, che, però anche dei partiti dei notabili, perché questi notabili hanno una forza elettorale spesso superiore a quella dell'apparato del partito. Ich möchte noch mal kurz etwas sagen, also ich meine, es betrifft an sich diese Honorationsstruktur, geht ja sehr stark auf die Fraktionen. Das wäre noch mal zu Herrn Petersen und zu Ihnen. Natürlich haben die sozialdemokratischen Abgeordneten ein sehr starkes Gewicht bekommen und die Autorität, die die Abgeordneten hatten, ist zwar immer angegriffen worden und wir haben ja ständig die Kritiken an der Fraktion, vor allem natürlich in der Frühphase und unter Sozialistengesetz und 1890, 91, 92, aber die Kritiken, die die sozialdemokratischen Abgeordneten erfahren haben, sagen an sich nichts aus über ihre tatsächliche Gewichtigkeit. Und tatsächlich war es so, dass auf den Parteitagen die Abgeordneten aufgrund ihrer Mandate natürlich bevorzugt waren. Andererseits war es so, dass der Parteivorstand, also vor allem Webel, Liebknecht, Singer, Ignaz Auer, das waren gleichzeitig trotz ihrer starken Autorität in Agitationsfragen, also in den Fragen der allgemeinen Massenagitation, waren es Parlamentarier par excellence, die wirklich im Parlament eine fantastische Rolle gespielt haben, auch im Zusammenhang mit den bürgerlichen Parteien. Und deswegen waren die natürlich überhaupt nicht dafür, dass man die Fraktion so in Bausch und Bogen verurteilte oder die Abgeordneten in Bausch und Bogen verurteilte, selbst wenn sie selber sagten, die Kollegen, sie tun nicht gerade das, was sie sollten. Aber die Hochschätzung der Fraktion als solcher und der Parlamentsarbeit als solcher hatte an sich in der deutschen Sozialdemokratie eine sehr starke Tradition. Und das hat das mit bedingt, dass sich auch die demokratische Verfassung etwas verschob zugunsten der Abgeordneten der Fraktion. Bis dann im Weltkrieg eben tatsächlich ja zur Spaltung kommt, gegen alle Parteitraditionen, gegen alle Parteiforderungen. Die Fraktion plötzlich eine Entscheidung für sich in Anspruch nimmt und aufgrund dieser Entscheidung die gesamte Partei spaltet. Das ist von der Parteitradition her ein schwerer Verstoß der Mehrheitssozialdemokratie gewesen. Das ist ganz klar, dass da die Linke im Recht war. Inwiefern sie historisch im Recht war, ist wieder ein anderes Problem. Herr Link? Ja, ich habe drei oder vier Punkte. Erstens bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie die Frage des Arbeiterschutzes in der Bismarck-Zeit noch hineingebracht haben Sie bei mir zu kurz gekommen. Ich möchte Ihnen jetzt aber nur noch mal betonen, dass eben Wilhelm II. In dieser Auseinandersetzung mit Bismarck eben ein wenig Arbeiterschutz realisieren wollte, aber halt nur ein wenig, und dass er ja 1891 eigentlich mit der Novelle zur Gewerbeordnung, mit dem Verbot der Sonntagsarbeit und der Kinderarbeit eigentlich schon den Punkt erreicht hat, über den er dann nicht mehr hinausgegangen ist. So, dann zweitens haben Sie von der Vereinsbewegung gesprochen, also von der Ausbreitung der Vereine, und haben in Parallele gesetzt die Vereine anderer ideologischer und sozialer Provenienz, wie den katholischen Volksverein und die Verbände der Industriellen, und man könnte ja noch manche andere nennen. Und Sie haben dann gesagt, dass, wenn ich Sie recht verstanden habe, dass sich da eine Kontinuität dieser Verbände auftut, die bis in den Faschismus hineingereicht hat. Und ich würde nur auch im Anschluss an die Diskussionen, die wir im vorigen Jahr hier über die katholische Bewegung geführt haben, die Frage stellen, ob nicht auf dem Übergang von der konstitutionellen zur parlamentarischen Staatsordnung gerade diese Vereine mehr auf die Positive, nämlich auf die modernisierende Seite zu rechnen sind, insofern als sie ein größeres Maß an politischer Beteiligung, an Mobilisierung vieler und an Integration vieler in den Prozess der politischen Entscheidungen bewirkt haben. Das Dritte lässt sich daran gleich anschließen. Sie haben mit Recht, mit vollem Recht, die emanzipatorische, modernisierende Wirkung der Sozialdemokratie betont. Dasselbe wurde von Frau Hesse gesagt, natürlich in vielen anderen Referaten angeklungen. Ich meine aber, trotz unserer thematischen Beschränkung auf dieses Gebiet, müsste man doch betonen, dass der allmähliche Übergang in die parlamentarische Massendemokratie und eben in jene volle Partizipation am politischen Leben, die ja die eigentliche politische Modernisierung bedeutet, dass dieser Prozess eben zwischen 1860 und 1918 von vielen Kräften getragen worden ist. Es liegt die Gefahr nahe, dass eben bei einem solchen Thema hier der Eindruck entsteht, als sei die große Modernisierungswelle aus der sozialistischen Bewegung gekommen. Es war meines Erachtens eine der ganz großen Modernisierungswellen, aber der parlamentarische Staat und die Partizipation im politischen Leben ist eben doch ein Werk, welches von Liberalen verschiedenster Provenienz, von Sozialdemokraten, von Katholiken, vor allen Dingen von Linksliberalen betrieben worden ist. Ich würde als Symptom für diese gemeinsame Entwicklung darauf hinweisen, dass die deutsche Sozialdemokratie trotz aller Verfolgung, trotz aller negativen Integration ja in den Jahren vor 1914 nicht mehr völlig isoliert gewesen ist. Es hat Stichwahlbündnisse gegeben zwischen Linksliberalen und Sozialdemokraten. Es hat Stimmenthaltungen in Zentrumswahlkreisen gegeben zugunsten eines SPD-Kandidaten. Sicher noch nicht oft. Aber jedenfalls war da eine Entwicklung im Gange, die darauf hinweist, dass die modernisierenden Kräfte immerhin ein Minimum an Gemeinsamkeiten hatte, welches dann etwa dann auch im Ersten Weltkrieg bereits im und nicht nach dem Krieg, nicht nach der Revolution, in dem interfraktionellen Ausschuss und in die Entstehung der Weimarer Koalition hineingeführt hat. Das war es eigentlich nur noch eine ganz kurze Anmerkung auf die Diskussion zwischen Frau Mittler und Herrn Petersen über die in der SPD, in der deutschen SPD fortwirkende Spannung zwischen lokaler und zentraler Organisation. Mir scheint, dass die Auseinandersetzungen um wichtige Kandidaten heutzutage weniger dadurch bestimmt sind, dass der jeweilige Ortsverein sagt, er hat unsere lokalen Interessen nicht vertreten, sondern dass da große ideologische Auseinandersetzungen, die wieder das ganze Spannungsfeld der Sozialdemokratie aufweisen, erneut aufbrechen und oft nur etwa im Umgang mit Herrn Leber und Herrn Schmidt-Fockenhausen, wie Sie sagen, uralte Demokratiepostulate realisiert werden, das gestatte ich mir zu bezweifeln. Nein, man benutzt das Demokratiepotenzial, um natürlich einen unangenehmen Kandidaten auszuschalten. Das ist ganz klar. Man reklamiert einfach für sich das Recht, wir haben auch mitzubestimmen. Und wenn ihr dann noch so wichtig seid in der Fraktion. Sie haben nicht die Interessen Ihres Wahlkreises vertreten. Ja, das wird natürlich in bestimmte Sachen natürlich gekleidet. Man kann nicht einfach sagen, ihr gefällt uns nicht. Da muss man schon konkrete Dinge vorbringen, sonst wird man in der Diskussion niedergeschlagen. Das muss man schon irgendwie, wenn nicht kaschieren, dann aber belegen. Gut, die zur Vereinsbildung. Also ich habe natürlich nicht sagen wollen, dass es eine Kontinuität etwa des katholischen Volksvereins bis zum Faschismus gibt, sondern die Übernahme von Organisationstechniken und Mobilisationstechniken, die die Arbeiterbewegung entwickelt hat, durch gesellschaftliche Bewegungen, die der Arbeiterbewegung feindlich waren, also etwa auf ideologischem Gebiet von Seiten der katholischen Laienbewegung oder auf Seiten der Agrarier, der Bund der Landwirte. Diese Tatsache hat es der Sozialdemokratie, jetzt mal abgesehen von ihrer eigenen Beschränktheit, etwa dass sie kein Agrarprogramm entwickeln konnte, aber allein die Tatsache, dass andere dieselben Techniken anwenden, hat es ihr nicht mehr möglich gemacht, in diese Bereiche einzudringen. Und deswegen ist die Sozialdemokratie trotz ihres enormen Wachstums bis 1912 eben eine Minderheitenpartei geblieben und hat sich auch durch den Krieg und nach der Revolution nicht mehr zur Mehrheit aufschwingen können. Da gibt es eine Kontinuität, dass eben Massenvereine anderer Couleur sich entwickeln, die eben nicht in eine breite sozialdemokratische Bewegung, was die Sozialdemokraten ja erhofft hatten, einmünden und eben auch nach der Revolution einen Widerstand bilden gegenüber sozialdemokratischen politischen Zielsetzungen. Dass die Sozialdemokratie sich darüber hinaus nachher noch im Weltkrieg gespalten hat, hat die Situation noch mehr verschärft. Aber ich meine eben allein, was Sie sagten, die Modernisierungsarbeit anderer politischer Gruppierungen hat bis zu dieser doch sehr verheerenden Situation am Ende der Weimarer Zeit geführt, dass sich Blöcke von mobilisierten Anhängern gegenüberstanden, zwischen denen eine Verständigung eigentlich gar nicht mehr möglich war, sowohl auf der rechten wie auch der gespaltenen Linken. Das ist diese Kontinuität. Wenn das nicht eingetreten wäre, wenn etwa die bürgerlichen Parteien weiterhin die einzigen Gegenspieler, politischen Gegenspieler der Sozialdemokratie geblieben wären, dann ist es denkbar, dass die Sozialdemokratie die einzige Massenbewegung im Sinne einer organisierten Massenbewegung geblieben wäre. So aber hat sich eine Organisationstechnik mit einem anderen innerorganisatorischen Prinzip verbunden. Die Massenparteien, Volksverein, Bund der Landwirte, die Flottenvereine, der Reichsverband gegen Sozialdemokratie und dann später die faschistischen Bewegungen haben ja mit einem ganz anderen innerorganisatorischen Prinzip gearbeitet, eben nicht demokratische Diskussion auf der, in der Basis, sondern von oben nach unten, Führungsprinzip. Wie gesagt, ich will jetzt keine einseitige oder einlinige Kontinuität etwa zwischen den Verbänden der Kaiserzeit zu den faschistischen führen, aber die Strukturprinzipien dieser Verbände sind eben dann mit eingeflossen in den Nationalsozialismus und in den Faschismus, die eben nicht demokratische Beteiligung und Partizipation und Kontrolle und Mitsprache ermöglicht haben, gar nicht im Programm hatten. Das schließt sich zu Blöcken kommen konnte. Und Sie haben sehr richtig gesagt, die Modernisierung, die aufgrund dieser Partei, dieser Organisationsarbeit anderer Gruppierungen geleistet worden ist und dann schließlich die Einführung eines parlamentarischen Systems ermöglicht hat, das ist natürlich richtig, nur würde ich sagen, die parlamentarische Demokratie lebt von Parteien, die in sich die Demokratie verwirklichen. Daher ja auch im Grundgesetz, dass die Auflage an die Parteien, demokratisch organisiert zu sein, wogegen die Parteien der Weimarer Zeit ja zum großen Teil auch daran gekrankt haben, dass sie das nicht gewährleistet haben, beziehungsweise dass diese Dinge außer in der Arbeiterbewegung nicht erkannt wurden oder gar nicht als wert erkannt wurden. Vielleicht im katholischen Zentrum, ja. Auch nicht? Nein, eigentlich nicht, nein. Nein, es gab gar nicht die Ermöglichung von Mitsprache im katholischen Vereinsleben. Es kam von oben nach unten und es wurde da auch rezipiert. Man kann gar nicht sagen, dass das nicht funktionierende Massenparteien waren. Im Gegenteil, gerade das Zentrum. Aber ja, etwa der Volksverein, die Zentrale in Mönchengladbach war praktisch das einzige Aktionszentrum. Sie schickte die Redner in die Volksvereine, die dann bestimmte Programme anboten und die Qualität dieser Arbeit hing an der Zentrale, an den Leuten, die damals eben ja, sozialpolitisch modern, das waren Akademiker, das kam nicht in dem Sinne von uns. Das würde ich nicht sagen, ich will deren Arbeit gar nicht abwerten. Sie kamen nicht aus der politischen Führung. Nein, das nicht, es waren Geistliche, die Nationalökonomie studiert hatten und sich eben von ihrem Fachgebiet her mit der Sozialdemokratie auseinandersetzen konnten und ja sehr gute Alternativen entwickelt haben. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass innerhalb dieser Vereine, etwa Volksverein für das katholische Deutschland, eine Partizipation von Mitgliedern nicht ermöglicht wurde. Damit auch keine Parteiarbeit im modernen Stil, wie es jetzt, also wenn wir jetzt die Situation nach 45 nehmen, die Parteien versuchen ja tatsächlich etwas Ähnliches zu organisieren, also die CDU etwa und die FDP. Sie haben zwar große Schwierigkeiten, zu einer Mitgliederpartei zu werden und eine innerparteiliche Diskussion zustande zu bringen, aber man hat ja inzwischen längst eingesehen, dass das notwendig ist zum Funktionieren einer wirklichen parlamentarischen Demokratie. Und das war eben in der Weimarer Zeit nicht gegeben. Da war allein die Sozialdemokratie in der Lage, so etwas zu machen, die anderen nicht. Das ist bestimmt mit ein Grund für das Aufkommen des Faschismus, der eben das Führerprinzip dann durchsetzt und ja tatsächlich auch innerhalb des Staates zu einer anderen Organisation gelangt, als die parlamentarische Demokratie sie vorsieht. Ich werde das dann beantwortet. Herr Valiani. Anzitutto vorrei dire che una delle cose che bisogna considerare nella storia dell'organizzazione socialdemocratica tedesca è che i creatori di questa organizzazione erano dei bravissimi organizzatori. Per esempio Bebel ebbe successo anche nella vita, come accade spesso agli operai che vengono dalla gavetta e che diventano imprenditori, anche lui è diventato un imprenditore. Naturalmente Bebel fu un grandissimo capo politico, ma si dimentica che lui, che era un ex operaio, poi si guadagnò la vita e mise insieme anche un piccolo patrimonio come imprenditore. Aveva un socio che gli creò una piccola fabbrica, ma quando le idee erano sue di questa fabbrica che apparteneva, piccola fabbrica che apparteneva a Bebel, Bebel war selbst ein Erfolgreicher Unternehmer in seinem Privatleben, ob zwar aus der Arbeiterklasse kommend. Und schwer arbeiten, aber als sozialistischer Abgeordneter war gleichzeitig ein erfolgreicher Kleinunternehmer. Era deputato e capo del partito, ma siccome i deputati allora anche in Germania non avevano uno stipendio, lui si guadagnava di vivere per non pesare sul partito, imprenditore con notevole successo, piccolo imprenditore. Cioè erano gente molto capace, tant'è vero che per esempio... Was hat der Fabrik? Drexler Meister hat seine eigenen Produkte dann... vertrieben. Das heißt, war an sich kein Unternehmer, der die Arbeitskraft anderer ausbeutete, nein, im Gegensatz zu Paul Singer, sondern war Besitzer seiner Produktionsmittel und hat es vertrieben. Also insofern, ma un piccolo artigiano, ma con molto successo economico. Ma non solo Bebel, in generale, per esempio, la stessa direzione del partito creò delle imprese che davano profitto, creò una fabbrica, mi pare, Brotfabrik, nicht? In Hamburg, passata se ne Brotfabrik, sì, una notevole fabbrica di pane, che dava molti profitti alla direzione del partito, una parte degli introiti era data dalle imprese economiche, come le cooperative di produzione facevano sia in Germania soprattutto in Italia, che davano dei profitti, lì è la direzione stessa del partito che creava delle imprese, anche per esempio la libreria che dava dei profitti, la casa editrice, eccetera, e quindi hanno dimostrato di essere degli ottimi organizzatori e queste qualità organizzative durarono. E io qui vorrei rispondere al professor Benvenuti, vedere la continuità in questo, che malgrado che la politica del partito, per esempio nel 1919, fosse disapprovata dalle larghe masse operaie, però queste masse votarono per il partito. Alle elezioni del gennaio 19, dopo lo schiacciamento della rivolta spartachista, quando il partito, la direzione del partito è alleata dei generali contro la sinistra operaia, tuttavia questo partito ha il 38% dei voti totali contro il solo 7% al Partito Socialista Indipendente, quella più sinistra, gli spartachisti non esistono neanche su scala nazionale. E questa prevalenza, anche se molto minore, l'ha conservata fino alla fine della Repubblica di Weimar e anche oggi. Naturalmente questo partito ha il sostegno elettorale dalla classe operaia, che indubbiamente... Anche senza una variazione. Ci sono molte variazioni, però insomma ancora nel 1932, non parliamo dopo il 45, quando il Partito Comunista non esiste più, ma ancora nel 32, quando il Partito Comunista tedesco era al massimo della sua espansione, aveva 6 milioni, per la socialdemocrazia aveva ancora 7 milioni e mezzo, e questi 7 milioni e mezzo erano operai, mentre quelli del Partito Comunista erano disoccupati. Cioè il partito riuscì a tenere la sua base operaia anche quando facevano politica che non era approvata dalla classe operaia, perché certamente la politica di alleanza con partiti di centrodestra non era approvata dalla classe operaia, la grande coalizione di allora. Tuttavia gli operai lo votavano perché la sua forza organizzativa radicata nella classe operaia resisteva. Questo indubbiamente prova che la formula organizzativa e le capacità organizzative della socialdemocrazia erano molto, molto robuste, se potevano resistere anche alla disapprovazione politica della loro tattica, della loro strategia. Poi, a proposito, forse bisogna citare una previsione di Turati. Nel 1903, dopo il congresso di Dresda, della socialdemocrazia, che fu il punto in cui la socialdemocrazia si spense più a sinistra e Bebel nella polemica con Bernstein accettò, anzi chiese l'appoggio di Rosa Luxemburg, Turati fece questo commento che vale la pena di ricordare, dice, questo va tutto bene perché lui non era per Bernstein, non era neanche per la Luxemburg, era così per il centrismo, ma va tutto bene adesso che la socialdemocrazia ha 3 milioni di voti, cosa farà la socialdemocrazia quando avrà 9 milioni di voti? Potrà restare tanto intransigente. Was hat er 1903 Turati gesagt? Nach dem Dresdner Parteitag, cioè, da Lombardo col buon senso, piedi per terra, dice, vabbè, finché avete 3 milioni di voti è facile essere intransigenti. Vediamo un po' quando avrete 9 milioni di voti e quindi avrete una grande influenza sulla politica del paese. La terza cosa che mi pare è la cosa da considerare, adesso oggi la Geistesgeschichte non è più di moda, tuttavia io la considero sempre. Io credo che la tragedia della socialdemocrazia, sia italiana che del movimento socialista italiano, fu che la mentalità cambiò in Europa e nel paese, dentro e fuori di ogni classe sociale. Prima c'era una mentalità positivista evoluzionista, sia in Italia che in Germania. Se prendete naturalmente le università, sono positiviste in Germania, positiviste in Italia. L'evoluzione pacifica è il concetto che domina. Poi comincia a dominare invece il concetto che queste sono sciocchezze, non c'è nessuna evoluzione pacifica, non c'è nessun progresso che trionfa sicuramente, c'è la volontà che conta, l'attivismo. Chi ha colto bene questo fu Croce, e non solo Croce nella storia d'Italia, ma Croce sin dal 1903-4 disse il vecchio evoluzionismo è finito, qui il nuovo socialismo è quello di Sorel, che è un socialismo sindacalismo rivoluzionario, attivista, volontarista, e poi la destra, i nazionalisti, eccetera, cioè quelle cose che diceva la dottoressa Hess, io le motiverei non solo politicamente ma anche ideologicamente, come mentalità, come cultura. La cultura dell'epoca è cambiata e la socialdemocrazia tedesca e il Partito Socialista Italiano non riuscirono a cambiare, e non solo non riuscì a cambiare il centro, Bebel, Ebert o Turati, ma neanche la sinistra. Per esempio Rosa Luxemburg rimase, era rivoluzionaria, ma il suo rivoluzionarismo era un rivoluzionarismo fatalista, che si scriveva ancora nella concezione diciamo materialistica. Così in Italia Bordiga era un rivoluzionario autentico, il creatore del Partito Comunista Italiano, che prima era il capo della sinistra socialista, era un rivoluzionario, però anche il suo rivoluzionarismo era fatalista, tant'è vero che se Rosa Luxemburg affidava la rivoluzione agli scoppi spontanei degli moti elementari delle masse, sciopero generale, eccetera, Bordiga l'affidava all'intransigenza, non voleva neanche che si partecipasse alle elezioni parlamentari, era per l'astensionismo, perché la forza di questa intransigenza, di un'avanguardia intransigente, gli avrebbe procurato un giorno spontaneamente il sostegno delle masse. Fuori di Germania e d'Italia c'erano i volontaristi del movimento rivoluzionario, Lenin naturalmente. Lenin non credeva al fatalismo rivoluzionario né di Luxemburg né di Bordiga, ma era per l'intervento attivo, volontaristico, di un partito di rivoluzionari di professione. Poi Gramsci, più tardi, ma all'epoca erano ben pochi, semmai Karl Liebknecht credeva a questo, Karl Liebknecht che non era in teoria marxista, non approvava il materialismo storico, non approvava la teoria del valore, era per un volontarismo, solo non aveva direi l'abilità politica di tradurre in atto queste sue concezioni filosofiche, volontaristiche. Bernstein stesso in fondo ripiegava da Marx e Hegel su Kant, perché vedeva più volontarismo in Kant, ma anche questo non era. Mussolini era volontarista, ma finì fuori dal Partito Socialista, cioè in realtà il volontarismo fu sollevato molto più dalle destre fasciste e nazionalsocialiste che non dai socialisti, né quelli di destra, né quelli di centro, né quelli di sinistra, salvo che in Russia da Lenin, che forse una delle ragioni per cui Lenin vinse, il fascismo vinse, il nazionalsocialismo vinse, mentre quelli che erano rimasti fedeli alla vecchia cultura positivista si trovarono sulla difensiva, perché avanzava l'attivismo, il volontarismo, perfino il razionalismo. Sono scesi in un'università? Spieta. Tutta la Jugend, per dire. Naturalmente sì, sì, ma la Jugend è venuta perché i giovani sentono questo volontarismo, mentre è interessante per esempio che Croce nella storia d'Italia fa il paragone fra Karl Liebknecht e Mussolini, dice questi erano i due volontaristi, però tutti e due rimasero in minoranza nel movimento socialista dei rispettivi paesi e questo spiega la sconfitta di quei movimenti che non erano più consoni ai nuovi orientamenti della gioventù che erano più volontaristici. Ultima considerazione, la socialdemocrazia sulla difensiva e anche il Partito Socialista Italiano sulla difensiva, che cosa fanno? Ripiegano sul Parlamento. Prima concepivano il Parlamento come mezzo per la conquista del potere, poi invece concepiscono il Parlamento come estrema tribuna di difesa della legalità dell'organizzazione, della sopravvivenza dell'organizzazione. È caratteristico che la storia del Partito Socialista Italiano finisce con Modigliani che grida quando Mussolini si presenta al Parlamento dopo la marcia su Roma e dice avrei potuto fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli, Modigliani che grida viva viva il Parlamento e Matteotti che l'ultimo suo discorso che gli costa la vita difende la legalità parlamentare e la libertà delle elezioni contro il fascismo. In Germania l'ultima manifestazione della socialdemocrazia, Otto Wels, che nel marzo del 1933 va al Parlamento già eletto da Hitler, quindi in cui c'è già una maggioranza, se non hitleriana, del governo di coalizione hitleriano, a difendere le prerogative del Parlamento, cioè l'immunità dei deputati socialdemocratici che cominciano già ad essere arrestati. Ora, se ci domandiamo perché il Parlamento però non seppe difendere le proprie prerogative, perché il Parlamento capitolò davanti al fascismo e al nazismo, perché un Parlamento in cui né fascisti né nazisti avevano la maggioranza, tuttavia votò i pieni poteri sia al governo di Mussolini sia al governo di Hitler, nonostante che la socialdemocrazia e il Partito Socialista Italiano, quali che fossero le loro speranze rivoluzionarie prima, in quel momento erano ripiegati sulla difesa della legalità parlamentare. Beh, mi pare che bisogna dire che la crisi del Parlamento comincia con la crisi dei partiti liberali. I partiti liberali erano il perno dello sviluppo parlamentare. Questi partiti perdono voti. Nell'epoca dei partiti di massa questi partiti non reggono. Al loro posto vengono i partiti cattolici. E, però questi partiti cattolici, come diceva proprio la Samitma, hanno una base di massa che i liberali non hanno. La sanno organizzare, i liberali non sapevano organizzarla. Sono democratici. Sono anche antifascisti e antinazisti, però poi subiscono l'influenza dall'alto. Il Partito Popolare Italiano voleva resistere al fascismo, ma fu sconfessato dal Vaticano, che si mise d'accordo sulla sua testa con Mussolini. Il Partito del Centro Cattolico voleva resistere al nazismo, ma poi la pressione di Roma attraverso Monsignor Cass non gli permise di resistere come avrebbe voluto. E dopo il 5 marzo vedeva che la cosa era perduta. Sì, però ci fu intanto il dissenso, sì, però dopo il 5 marzo e prima già del 5 marzo ci fu Monsignor Cass che venne alla riunione, che era presente, era deputato del resto, alle riunioni che sosteneva la tesi che poi prevalse. Sì, ma Cass è un personaggio triste. Sì, però, non è che io faccio triste. Dopo il 5 marzo si diffonde in tutti i partiti, certo, borghesi, questo senza dubbio. Di compromesso senza dubbio, senza dubbio, però io credo che nel centro giocò il fatto che Cass veniva da Roma ed era in contatto col Vaticano, perché naturalmente c'era il problema del concordato che poi Hitler firmò. E io ho visto le pubblicazioni che ci sono anche in quel volume Das Ende der Parteien, sì, e si vede che nel centro cattolico c'era chi voleva resistere anche dopo il 5 marzo al nazionalismo. Brüning, appunto, e non solo Brüning, come si chiamava? Stegerwald, mi pare, no? Ma quello poi è diventato nazista. No, Fehrenbach, forse. Qualcuno di loro, non ricordo più chi bene, ma volevano resistere. Da paura. Come? Appunto, ecco. Sì. Ora, chi trasse le conclusioni da questa da questo fatto che c'è il peso delle gerarchie ecclesiastiche rendeva debole la resistenza antinazista, antifascista dei partiti cattolici. Chi trasse queste conclusioni? Chi trasse queste conclusioni fu De Gasperi. Già che siamo a Trento, possiamo citare il più illustre dei trentini. De Gasperi, dopo la guerra, dopo il 45, trasse la conclusione, anzi già prima, durante la resistenza, trasse la conclusione delle esperienze che lui aveva vissuto, perché lui era stato deputato del Partito Popolare, anzi presidente del gruppo parlamentare nel 1922, e aveva subito queste pressioni del Vaticano, per esempio, che ancora nel 24 gli impedirono l'alleanza con i socialisti riformisti di Turati, e trasse la conclusione che il partito doveva emanciparsi in queste grandi decisioni dal peso del Vaticano. Per esempio, quando il Vaticano, Pio XII, gli chiesero di sciogliere il Partito Comunista, lui aveva la maggioranza assoluta nel Parlamento, ma rifiutò, perché l'esperienza passata gli aveva detto che il Partito Cattolico, se non teneva fermo alla difesa della democrazia, poi ne faceva le spese. E mi pare questa una conclusione con cui possiamo anche chiudere questo dibattito. C'è ancora il professor Ara che voleva. Mi era una piccola domanda. Slang, frase. Ah, certo. Ma è generalmente Es ist und so weiter, von einer gewissen Autonomie der Kindersozialdeutschen Sozialdemokratischen Organisation genommen habe, sowohl in der Partei Zentral als auch in der Fraktion, Partei Apparat und so weiter. Ich glaube, dass man im Allgemeinen sagen kann, dass die SPD im Allgemeinen die Rechte der Minderheiten verteidigt. Aber ich möchte auch wissen, und es wäre, glaube ich, interessant auch zu wissen, ob die Besonderheit der Minderheiten auch im inneren Leben der Partei berücksichtigt wurde oder nicht. Soweit ich da jetzt informiert bin, nicht besonders. Also das wurde ja vor allem bei der polnischen Bewegung sehr deutlich, als sich Rosa Luxemburg ganz exzessiv auf die Agitation in den polnischen Bezirken Oberschlesiens konzentriert hat und im Ruhrgebiet ja die Partei eigentlich nie Wähler wirklich gewinnen konnte, weil das Zentrum Polen, Elsässer, unter anderem auch Dänen verteidigt hat. Die Sozialdemokratie hat sich nicht auf die Verteidigung nationaler Minderheiten konzentriert. Sofern sich nationale Minderheiten, Elsässer, Polen, bei der Sozialdemokratie mit organisiert haben, dann organisierten sie sich aufgrund des Klassenstandpunktes, nicht aufgrund ihrer Nationalität. Und damit gewannen Vertretung von nationalen Minderheiten gar keine Gewichtigkeit in der Partei. Die Vertretung nationaler Minderheiten war die Sache des Zentrums. Das Zentrum hat sich als föderative und föderalistische Partei vor allem dieser Minderheiten angenommen, weswegen ja auch der Vorwurf Bismarcks gegen das Zentrum der Reichsfeindlichkeit eine gewisse, ja, also mindestens den Anschein der Berechtigung hatte. Erstens waren die Polen katholisch, die Elsässer waren katholisch. Und die Welfen haben sich zum Zentrum gehalten, weil sie gemeinsam okkupiert worden waren durch Preußen. Also diese antipreußische Stimmung wirkte da noch nach. Die Sozialdemokratie hat eigentlich immer am Klassenstandpunkt, an der gemeinsamen Klassenunterdrückung festgehalten und nationale Unterschiede nicht in Rücksicht genommen. Das war mit ein Grund, warum sich die Polen nachher zunehmend eigens organisieren. Nicht mehr in der Sozialdemokratie, sondern eigene Organisationen aufbauen. Vor allem Rosa Luxemburg und im Ruhrgebiet entweder also reine ökonomische Organisationen, also Bergknappen und ähnliche Organisationen, oder dann im Zentrum, aber nicht als sozialdemokratische Eigenorganisation in der Partei. Das war Nationalität, das war kein Grund zur eigenen Organisation für die Sozialdemokratie. Ich werde Ihnen übersetzen. Ah, pardon. Ist ja die leider nicht da, aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Ich glaube, der Versuch. Da können wir vielleicht warten, bis er. Zwischen übersetze ich meine Frage an Frau Wiedmann. Ich Ah, gut, bitte dann. Und zwar die Sozialdemokratie als politische Organisation. Aber es stellte sich doch dann das Problem, Sie haben es auch angedeutet, es muss ja auch die materiellen Interessen vertreten werden. Das wurde durch die Gewerkschaften gemacht. Und es kam doch dann noch das Problem dazu, der gesellschaftlichen Bedürfnisse der Arbeiter. Und es bildeten sich doch diese quasi sozialdemokratischen Vereine heraus, wie Wandervereine, diese Arbeitersportbund und bis zum Taubenzüchterverein und ja, Gesangsverein. Also praktisch quasi bürgerliche Organisationen. Und hatte das dann nicht letztlich Auswirkungen auf die politische Organisation bzw. auf die politische Haltung? Das würde ich jetzt bei diesen geselligen Vereinen nicht sagen. Der Grund für die geselligen Vereine lag zunächst in den 70er Jahren in der Vereinsgesetzgebung bzw. unter dem Sozialistengesetz in der Notwendigkeit, Pseudovereine zu bilden, einfach zusammenkommen zu können. Die Organisation war ja verboten. Und wenn man überhaupt im Gespräch miteinander bleiben wollte, nicht nur jetzt der Einzelne auf der Straße und auf dem Marktplatz und am Arbeitsplatz, sondern in einer größeren Gruppe zusammenkommen wollte, dann musste man eben einen ganz harmlosen Grund haben, eben die Taubenzüchter oder gemeinsame sportliche Veranstaltungen oder singen oder was. Nicht? Und man hat dann natürlich nicht nur Tauben gezüchtet oder gesungen, sondern man hat dann auch die Parteiprobleme behandelt und besprochen. Und man konnte dann eben so die Vereinsgesetze bzw. das Ausnahmegesetz unterlaufen. Das war der Hauptgrund. Dass das nachher weiterging, entspricht einfach einem geselligen Bedürfnis. Ich würde das jetzt nicht als irgendwie typisch bürgerlich, sondern als allgemein menschlich ansehen und auch gar nichts dagegen haben. Ich glaube nicht, dass das die Mentalität irgendwie negativ beeinflusst hat. Was die Gewerkschaften angeht, das ist ganz richtig, die Gewerkschaften haben sich neben der Partei organisiert. Und sie haben zunächst in den 90er Jahren aufgrund der Krise, wirtschaftlichen Krise einen starken Rückgang gehabt und hatten in dieser Phase die Unterstützung der Parteiorganisation gesucht. Also etwa 1893 die Diskussion auf dem Parteitag. Es ging darum, die Unterstützung der Partei für die Gewerkschaften zu bekommen. Aber hinterher, als die Gewerkschaften stärker waren als die Partei, da gibt es natürlich eine andere Führergeneration als die Bebel, Singer und Auer, die sagten, ja, wir haben unsere eigenen Interessen. Und es ist ganz sicher so, dass die alte Führergeneration, die ja in der Person Bebels bis kurz vor dem Weltkrieg dastand, wenn auch nicht mehr ständig präsent, dass die Gewerkschaften an sich in zweiter Linie unter den politischen Zielen stehend sah. Dagegen die neue Generation, die durch die Gewerkschaftsarbeit hindurchgegangen war, hat das schon anders gewichtet. Und deswegen kommt es dann eben zu Loyalitätskonflikten zwischen wirtschaftlich-ökonomischer Besserstellung und politischen Zielen. Deswegen kann es auch zu dieser schwierigen Frage kommen, soll man jetzt einen Generalstreik, einen Massenstreik für politische Ziele, etwa Wahlrechtsänderung, durchführen. Das liegt da begründet, dass die Parteiführung nachher nicht ihre politischen Ziele durchsetzt, aus Sorge vor den Gewerkschaften, beziehungsweise weil die Gewerkschaften nicht mitmachen. Das beweist eben sehr klar, dass diese Dinge viel stärker geworden waren. Darf ich noch zu dieser Sache, nur zu diesem Thema ein Wort sagen? Sie haben sicher recht, wenn Sie die Gründe dieser Vereinstätigkeit und so weiter hier teilweise also auf die Situation des Unterlaufens des Sozialistengesetzes zurückführen und dann eben auf das Gesellige. Aber es kommt dann später, und das ist, glaube ich, eine sozusagen die Kehrseite der Medaille dieser großartigen Organisation der deutschen Sozialdemokratie, auch das Bedürfnis, jedenfalls ich sehe es von Österreich her, wo das extrem entwickelt wurde, dann das Bedürfnis, das Proletariat, die Arbeiterschaft überhaupt in eine organisatorische Glasglocke sozusagen zu stellen. Das heißt, dass eben der Mann, der Kaninchen züchtet oder wandert oder bergsteigt oder Kanu fährt oder irgendetwas, das nicht mit bürgerlichen Menschen zusammentut, Leuten, die nicht zum Proletariat gehören. Das heißt, es entwickelt sich hier eine, eben eine Subkultur, eine geschlossene, was eine geschlossene Gesellschaft, besonders stark etwa im Roten Wien, wo, Sie können das wunderschön bei Puttinger ja nachlesen, wo der Mensch eben von den Windeln der Gemeinde Wien, vom Windelpaket bis zur Bestattung durch die sozialistische Feuerbestattungsverein Flamme, eben das ganze Leben in der Hand der Partei ist, in einer ähnlichen Form, wie es in Italien eigentlich nur bei den Unternehmungen vorkommt, etwa bei Marzotto oder bei Olivetti oder bei der Fiat, dass ein Mensch völlig, also alles, was er tut, er kauft ein in der Konsumgenossenschaft. Er ist also das ganze Leben mit seinen Nachbarn und so weiter, er ist dauernd in der Behandlung, was ja dann die Nationalsozialisten übernommen und noch in mancher Hinsicht, wenn sie so noch wollen, versucht haben, so noch zu perfektionieren, dass eben der Mensch ständig in der Hand der Partei ist. Und hier liegt sicher eine Kehrseite der Medaille, auch dieser großartigen Parteiorganisation der deutschen Sozialdemokratie, die Bewunderung der anderen Schwesterparteien hervorgerufen hat. Ich möchte noch eine kurze Bemerkung zu dem machen, was Peter Valiani über die beiden Strömungen gesagt hat, Fatalismus, Voluntarismus, also voluntaristisch und fatalistisch. Ich glaube, die Zurechnung von Luxemburg zu dem fatalistischen Zweig müsste man doch etwas noch in Frage stellen. Ja, yes, ich könnte es nuancieren. Ja, ich glaube, da ist doch eine dritte, sagen wir, erzieherische Richtung. Jede Aktion wird auf die Revolution hin orientiert, zumindest gesagt, und ist damit ein Moment der folgereichen Aktion. Und insofern würde ich Sie gerne davon abheben, von dem Fatalismus. Ja, aber Sie glaubte doch an einen fatalen Zusammenbruch des Kapitalismus aus der Unmöglichkeit der Akkumulation, und in der entscheidenden Minute war sie nicht, wusste sie nicht, wie zu handeln. Sie schrieb zwar Handeln, Handeln, nicht verhandeln in der roten Fahne, aber sie wusste das Handeln nicht, wie beeinflussen, während es Liebknecht auf ganz falschen Wege, aber doch beeinflusst hat. Natürlich, es wäre besser gewesen, wenn Liebknecht es nicht beeinflusst hätte, aber wenigstens versucht er es. Wenn sie sagte also, wir werden die Macht nicht ergreifen, nur weil sie aus den Händen der Regierung Ebert Scheidemann gefallen ist. Lenin hätte das nie gesagt. Lenin hätte klüger gehandelt wie Liebknecht, aber wirklich gehandelt. Sie schrieb Handeln, Handeln, aber handeln wusste sie nicht, wie, weil sie war doch in diesem materialistischen Gedanken aufgewachsen, dass die spontane, elementare gesellschaftliche Kräfte die Zukunft bestimmen. Aber dieses erzieherische Moment. Ja, das natürlich, ja. Aber das hat auch Zurati zugegeben. Zurati war doch für Erziehung, ebenso wie die Luxemburg, ob zwar er reformistisch war gegenüber der Revolutionäre in Luxemburg, aber er war auch für Erziehung. Er sagte auch, durch Erziehung gelangen wir und nicht durch bloßes Abwarten. Aber Erziehung, das ist immer etwas Vages. Was wir wissen es doch selbst von den Schulen, sie erziehen nicht. Naja, aber der Schweig, jeder Schweig, jede Massen. Ja. Ja, aber Erziehung und Handel sind doch zwei verschiedene Sachen. Das wissen wir von der Schule, nicht? Ja. Sie erziehen doch ihre Schüler, aber ob die dann so aber das beschreibt doch wie heißt der große Speer, nicht? Als es ihm gelang, die Studenten zu den Studenten Hitler zu führen, Hitlers Erfolg war dadurch dass er ihnen sofort ein praktische Losungsworte ausgab. Die Leute haben an der Universität die Studenten im nationaldeutschen Gedanken erzogen, aber Hitler kam und gab ihnen sofort ein Handlungsrezept. Aktivismus. Und so macht es Lenin. Darf ich vielleicht zu dem, was Herr Valiani sagte, noch eine letzte Bemerkung machen, dass natürlich dieser Voluntarismus schon vor dem Krieg seine geistigen Wurzeln hat, aber die Verbreitung und der Sieg natürlich durch den Ersten Weltkrieg. Ja, ganz richtig. Und die Militarisierung des ganz Geistes herbeigeführt worden. Ja, jetzt haben wir noch Herr Lieb ist jetzt da, wenn Sie, Herr Denk, Sie noch diese Frage an ihn oder wie? Ja, Herr Lieb wurde angesprochen von Herrn Denk und ich habe gesagt, wir warten, bis Sie wieder da sind. Und zwar die Organisation gerade des Arbeiterbereichs von Seiten des Zentrums oder von katholischen Bürgerlichen Kreisen aus. Da war doch das Motiv überhaupt zum Ort. Organisationen zu schaffen, weil Volksvereine steht es ja in ersten Paragraph drinnen, gegen die Sozialdemokratie und für die Sozialreform, wobei die Sozialreform ja nicht näher umschrieben ist. Und gerade die Versuche dann, die katholische Arbeiterschaft zu gewinnen, da sieht man doch das sehr deutlich. Zunächst macht man nur das Zugeständnis eines katholischen Arbeitervereins zu gründen, mit einem Präses an der Spitze, mit vielen außerordentlichen Mitgliedern. Und das ist wirklich eine ganz andere Struktur, vor allen Dingen auch von der Zielsetzung her, ist sie nicht klar. Und im Laufe der Zeit stellt sich heraus, dass diese Organisation nicht ausreichend ist. Man versucht es dann mit Fachabteilungen. Die Gewerkschaften werden sehr lange abgelehnt und später unter den christlichen Gewerkschaften kann man doch sehr eindeutig sagen. Den christlichen Gewerkschaften kann man doch sehr eindeutig sehen, dass die eben gerade abgelehnt werden, weil sie als demokratisch beschrieben sind und sie im großen Teil nicht durchsetzen können. Eben, weil es ein demokratisches Element da sein wird. Sicher, das glaube ich, wurden diese Organisationen doch sehr stark gegründet und die Organisationsstruktur möglichst auf Minimalforderungen in Richtung einer Demokratisierung geschaffen. Und erst als es notwendig wurde, um die Leute zu halten und um eine Massenbasis zu gewinnen, haben wir Zugeständnisse. Ich glaube, wir sind jetzt, Sie wollen, ich glaube, dazu. Genau. Ließe sich natürlich viele sagen, man muss das zwischen Sozialreform und Sozialpolitik unterscheiden. Und ich glaube, die Periode der Sozialreform, die also letztlich romantischen Ursprungs ist, die ist auch im politischen Kapitalismus seit den 60er Jahren zu Ende, um man versucht, Sozialpolitik zu betreiben. Das heißt, man will nicht mehr zu vorindustriellen Gesellschaftskonzepten zurück, sondern man hofft, innerhalb des bestehenden Systems humanisiert wirken zu können. Und das ist die Richtung, die in die christlichen Gewerkschaften hineingegangen ist. Und die Gewerkschaften haben sich trotz dieser Widerstände ja schließlich durchgesetzt. Selbst eine weltliche Enzyklik gar nicht unterbinden können. Aber das führt zu weit. Im Grunde genommen ist das, was wir hoffentlich dann im ersten Band des hiesigen Instituts nachlesen können. Und dann bin ich eigentlich froh, wenn wir alle über diese Dinge Meine Damen und Herren, Signore e Signore, credo che siamo arrivati verso la fine del nostro seminario, abbiamo pochi minuti, il professor Valiani che ha retto veramente questo seminario, decisamente, lei vorrebbe ancora dare qualche parola? No, no, ringrazio per averci ascoltato con tanta pazienza. Benissimo, anch'io posso associarmi al ringraziamento, le discussioni sono state molto vivaci come avete visto, io credo che siano stati anche abbastanza proficui, abbiano comportato almeno come sempre nelle discussioni alla chiarificazione di ognuno dei discutanti, alla formulazione, alla necessità di formulare, alla necessità anche di sentire gli argomenti altrui, di dopo un po' di tempo ripensandoci vengono i veri frutti di un tale seminario. Io posso anche ringraziare tutti per i loro contributi, purtroppo alcuni hanno già dovuto andare via. Voglio anche l'amico Prodi, non c'è, ma c'è l'amico Olmi, Butterini, Coppola, credo anche non Coppola, è andato via. C'è anche dietro alla colonna, si è nascosto. Vorrei anche molto ringraziare tutta l'organizzazione così liscia e così poco burocratica, poco, cordiale, elastica, diciamo, elastica è forse la parola giusta, che ci ha dato la possibilità di fare le nostre discussioni. Ricordo ancora ai tutti i relatori di portare i loro manoscritti, di mandarli fino al 31 gennaio. Bis Ende Januar. Bis Ende Januar muss es hierher eingeschickt werden. Je früher, desto besser, no, Olmi? Quanto prima, tanto meglio. Chi l'ha già scritto, lo lasci magari anche qua. Wer schon hat, der soll es hier lassen, gell? Damit auch die Übersetzungen gemacht werden können, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es im Falle Lille und meinem Fall ist, ich habe ja Italienisch gesprochen. Voi avete le avete prese registrate? No, no. Ma io non mi fiderei della registrazione. Se fate la registrazione e me la mandate, allora io sarei molto grato. Se mi mandate la mia subito se mi mandate la registrazione, mi fate un gran favore. Di nuovo tante grazie a tutti. E adesso andiamo a mangiare. Un momento, il professor Olmi vuole ancora.